Ahora luchamos por una mejor sanidad, seguridad y educación. Nosotros somos los gatos. Auch nach Auflösung der Demonstration gehen die Krawalle weiter. Se viven días decisivos en el caso Bombas. Frequenz. Frequenz. Frequenz. Frequenz. Ah. Hallo, ihr hört mit unserer Sendung im Mai den 9. Podcast unseres kleinen anarchistischen Projektes. Wie schon in unserer letzten Anmoderation erwähnt, sind wir damit noch lange nicht am Ende. Im Gegenteil, wir freuen uns darauf, mit neuen MitstreiterInnen voll durchzustarten. Leider waren bei dieser Sendung viele Menschen aus der Redaktion nicht am Start und so war es eine ganze Menge Arbeit, das gute Stück zu produzieren. Und das, wo uns gerade mal wieder einiges an Kritik erreicht hat, womit nicht immer leicht umzugehen ist. Aber wir versuchen an und mit der geäußerten Kritik zu wachsen. Also lasst uns weiter wissen, was ihr von dem haltet, was wir so zusammenbauen. Am besten direkt, wenn es sein muss, auch anonym. Wir hoffen, wir konnten das eine oder andere an Kritik in die aktuelle Arbeit mit einfließen lassen. Und die Sendung gefällt der einen oder dem anderen von euch. Im Hauptteil haben wir dieses Mal zwei, wie wir finden, echt hochwertige Beiträge zu den Unruhen 2012-2013 in Slowenien und der Take Back the Night Demo am 30.04. in Hamburg. In der Gefangenenrubrik dreht sich alles um unterschiedliche Hungerstreiks, unter anderem mit einem Update zu den aktuellen Gefangenenkämpfen in Griechenland, welches schon in der letzten Sendung angekündigt worden war. Nun aber Schluss mit dem Geschwafel, am Anfang wie immer unsere News. Vor einigen Monaten haben wir über einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Escheborg, einem kleinen Kaff in der Nähe von Hamburg, berichtet. Ein Haus, in welches einige Tage später Refugees einziehen sollten, wurde von Unbekannten in Brand gesteckt. Nun wurde der Täter gefasst und zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Obwohl wir die Bestrafung von RassistInnen durch einen Staat, der selbst rassistische sogenannte Asylpolitik betreibt, ablehnen, wollten wir doch kurz mal einige Aussagen des Täters aufgreifen, die tief blicken lassen. Der 41-jährige Beamte, der für die Finanzbehörde in Hamburg arbeitet, sieht sich nämlich selbst gar nicht als Rassisten. Er beschwert sich stattdessen, von NachbarInnen nicht mehr mit offenen Armen empfangen zu werden und befürchtet, in die rechte Ecke gedrängt zu werden. Er hätte etwas Gutes tun wollen und sah die Idylle in Gefahr, die sich seine Familie aufgebaut hätte. Wer würde denen denn erklären, so fragte er vor Gericht, wann der Müll rausgestellt werden müsse, wenn die kein Deutsch sprechen? So sehen nun also die Früchte aus, die nach Jahrzehnten von Asyldebatten in den Mainstream-Medien und rassistischer Flüchtlingspolitik von den deutschen Bäumen fallen. Es sind halt keine EinzeltäterInnen, sondern ein gesamtgesellschaftlicher Zustand, dem es gilt, sich immer wieder in den Weg zu stellen. Am Donnerstag, den 7. Mai, sollte in Hamburg ein sogenanntes Pick-up-Seminar stattfinden. Dies wurde durch ca. 150 AktivistInnen verhindert, die sich am Hauptbahnhof trafen. Die Firma Real Social Dynamics, die diese Seminare veranstaltet, entschied sich spontan dazu, die angekündigte Veranstaltung in ein Online-Seminar umzuwandeln. Bei den Seminaren und generell in der Pickup-Szene geht es darum, mit verschiedenen pseudowissenschaftlichen Techniken möglichst viele Frauen aufzureißen. Das verquere und ekelhafte Frauenbild, was dem zugrunde liegt, wird an den Äußeren von Julien Blanc, einem prominenten Vertreter dieser Szene, deutlich. Im vergangenen Jahr verbreitet er über soziale Medien wie Twitter Aufreißtipps, die bis zur sexuellen Übergriffigkeit reichten. Es ist toll, dass so viel Mobilisierung gegen die Typen lief und sich doch einige Leute zusammenfanden, um die Teilnehmer und Veranstalter des Seminars handfest zu konfrontieren. Umso besser allerdings, dass die Scheiße daraufhin abgeblasen wurde. Am 28. April kam es in Tschechien zu mehreren Hausdurchsuchungen und Verhaftungen von AnarchistInnen. Bis heute sind 3 Personen mit der Anklage Terrorismus in Haft. Der Repressionsschlag war der heftigste in Tschechien seit Jahren. Wir haben einen Ausschnitt aus einem Interview mit GefährtInnen von dort, das sie mit dem Radio Final Straw geführt haben, übersetzt. Das ganze Interview könnt ihr auf Englisch auf thefinalstrawradio.noblogs.org nachhören. In dem Interview wird die Anklage des Terrorismus in erster Linie deswegen kritisiert, weil die Aktionen nicht gewalttätig gewesen seien. Wir finden jedoch, dass dabei vor allem deutlich wird, dass überall auf der Welt Gründe konstruiert werden, um AnarchistInnen zu verfolgen. Egal, mit welchen Mitteln sie gekämpft haben. Sich immer wieder von Gewalt zu distanzieren, ist nicht nur aus taktischen Gründen der Berechenbarkeit unsinnig, sondern limitiert auch unsere Möglichkeiten, gemeinsame Kämpfe zu führen. Im Klartext: Wir werden einen Teufel tun und das Gewaltmonopol eines Staates anerkennen, den wir zerstören wollen. Und der, sollten wir diesem Ziel näher kommen, unsere Strukturen gewaltvoll zerschlagen wird. Seien diese nun pazifistisch oder sonst wie. Was für uns zählt, ist revolutionäre Solidarität und dass wir unsere MitstreiterInnen überall auf der Welt auf die eine oder andere Weise wissen lassen, dass sie in ihrem Kampf nicht alleine sind. Wir sind mit Gefährtinnen aus Prag, aus der Tschechischen Republik, zusammengekommen, um die aktuelle Repression, der sich die AnarchistInnen dort stellen müssen, zu besprechen. Diese Repression wird Operation Phoenix genannt, von der Polizei. Wollt ihr euch vorstellen oder anonym bleiben? Hallo, ich bin Lucy. Hallo, ich bin Michael. Könnt ihr von den Razzien am 30. April berichten? Welche Orte wurden angegriffen und wer wurde festgenommen? Die Orte, die von den Cops durchsucht wurden, waren das soziale Zentrum in Ateneo, wo sie Server beschlagnahmten, auf denen viele anarchistische, antiautoritäre und linksradikale Organisationen ihre Webseite hatten, und es wurden verschiedene Wohnungen durchsucht. In einer behauptet die Polizei, eine Bombe, eine sogenannte Rohrbombe, gefunden zu haben. 14 Leute wurden verhört, nur 6 von ihnen angeklagt und 3 sind bis heute in Haft. Unsere Information ist, dass die 3, die in Haft sind, als Anklage Terrorismus haben, wofür es eine lebenslange Haftstrafe geben kann, was ziemlich neu ist für uns, denn es gab noch nie eine terroristische Attacke hier in unserem Land und es wurde auch noch nie wer für diesen Vorwurf angeklagt. So wissen wir auch nicht, was passieren wird und wie es laufen wird. And nobody has been charged with this, so we definitely do not know what is going to happen and how it is going to go. Welche Gründe hat die Regierung für die Razzien angegeben und wie sind die Medien mit dem Fall umgegangen? Könnt ihr darüber sprechen, welche Anklagen sie genau gegenüberstehen? Also die Anklage ist Terrorismus. Ihnen wird vorgeworfen, einen Angriff auf einen Zug geplant zu haben, einen Zug in die Luft sprengen zu wollen. Auf diesem sollen sich Militärmaterial oder neue Autos befunden haben. Aber das soll angeblich für den letzten Oktober geplant gewesen sein und seitdem ist nichts passiert. Als die Polizei nun die Operation startete, die sie mit dem Codenamen Phoenix benannt haben. Ja, was totaler Nonsens ist, denn die Polizei sagt tatsächlich in den Medien, dass sie mit diesen Festnahmen diese Angriffe gestoppt und verhindert haben, die im letzten Oktober oder November stattfinden sollten. Das macht einfach keinen Sinn. Es gibt ein Informationsembargo, also eine Pressesperre zu diesem Fall. Medien nicht viele Informationen. Die erste Welle von Informationen war, dass sie in Brno, was die zweitgrößte Stadt in der Tschechischen Republik ist, eine Wohnung durchsucht haben und eine Rohrbombe gefunden haben. Oder was eine Rohrbombe sein soll. Sie haben es nicht als Bombe benannt, nur als Explosive Device in a Pipe, was viele verschiedene Sachen sein können, die keine Bombe sind. Etwas anderes wie Feuerwerk oder eine Do-it-yourself-Technik, aber keine wirkliche Bombe. So wissen wir nicht, ob es eine Bombe ist. Und in der zweiten Informationswelle haben sie veröffentlicht, wie viele Leute angeklagt und wie viele in Haft sind. Einige Medien haben schon 2 Namen erwähnt. Es gibt aber nicht viele Informationen über diesen Fall online. Some do-it-yourself techniques, but not actually a bomb. So we don't really know if it's a bomb. And in the second wave of information, they released how many people were charged and how many are in custody. Some media have already mentioned 2 names, which we will not be mentioning. And there isn't much information about this case online. Die Medien, die ich übersetzt gefunden habe, haben sich darauf bezogen, dass die Festgenommenen in einer Bewegung sein sollen, die Revolutionary Cells genannt wird. Ist das so? Ja, wir reden über Terrorismus, aber es gab keinen Terrorismus in unserem Land. Es gab keine großen Terroranschläge. Aber es hat so etwas wie Direct Action gegeben in der Geschichte der Bewegung. Ich will nicht sagen, dass es die erste direkte Aktion war, die es jemals gab, aber es ist sicher die erste, die als Terrorismus gesehen wird. Ja, diese Art von Angriffen und Direct Actions von dem Netzwerk Revolutionary Cells oder so sind recht neu hier. Brandstiftungen mit Kommuniqués von Gruppen ist neu. In Tschechien gab es keine Praxis von Aufständen oder Angriffen gegen den Staat oder irgendwelche Firmen. Aber es gab eine lange Tradition von direkten Aktionen von Antifaschisten oder aus der Tierbefreiungsbewegung wie Sabotagen. Aber es ging nie so weit, dass der Staat oder die Polizei in den Fokus gerückt sind. Und jetzt über Terrorismus zu sprechen, beziehungsweise das als Terrorismus zu bezeichnen, ist irgendwie verrückt. Weil wenn man sich die Vergangenheit anguckt, wenn ich mich recht erinnere, gab es vor 3 oder 4 Jahren einen Angriff von 3 Nazis mit Molotow-Cocktails auf ein Haus einer Roma-Familie. Der eine Molotow-Cocktail landete genau auf dem Bett, wo die Familie geschlafen hat, und das 4 Jahre alte Mädchen ist fast gestorben und wurde sehr schlimm verbrannt. Diese Sache wurde nicht als Terrorismus bezeichnet. Ja, man kann sehen, dass Menschen verletzt wurden. Ein 4-jähriges Mädchen ist fast gestorben, mit Brandverletzungen überall an ihrem Körper. Das wird nicht als Terrorismus bezeichnet, wenn Nazis Menschen verletzen. Aber hier in der Geschichte der sogenannten Revolutionary Cells gab es keine toten oder verletzten Menschen. Es gab lediglich Gewalt gegen Besitz bis jetzt. Es gab noch nicht mal den Versuch, jemanden zu verletzen. Ja, es ist lächerlich, dass das als Terrorismus bezeichnet wird. Aber wenn Nazis Menschen angreifen, ist das kein Terrorismus, sondern sie bekommen einfach ein paar Jahre und das war's. Not even attempt to hurt anyone. Yes. So it's ridiculous that this is labeled as terrorism, but when Nazis hurt people, it is not labeled as terrorism and they just get a few years and that's it. Am 19. April stirbt Freddie Gray, nachdem ihm von Polizisten das Genick gebrochen wurde. Eine Woche später wird er beerdigt und gleichzeitig brechen in Baltimore die größten Unruhen seit Jahren aus. Wie schon in Ferguson gingen Tausende auf die Straße, um ihrer Wut gegen rassistische Polizeigewalt Ausdruck zu verleihen. Sie griffen Polizisten an und plünderten Geschäfte. Natürlich gab es auch diesmal wieder den Versuch, von verschiedenen Seiten die Riots als stumpfe Gewalt ohne Sinn darzustellen. Die Regierung verhängte den Ausnahmezustand und setzte die Nationalgarde ein. Doch all das konnte die Menschen nicht aufhalten. Wir wollen hier ein Stück aus einem übersetzten Text zitieren, von Menschen, die beschreiben, wie sie die erste Nacht der Unruhen miterlebt haben. Am Samstag, dem 25. April, hatten die städtische Polizei von Baltimore wie auch die staatlichen Polizeitruppen von Maryland bis spät nach Mitternacht keinerlei Kontrolle mehr über den Großteil der Innenstadt Baltimores. Das ist der Grund, warum für mehrere Stunden kleine, umherschweifende Gruppen von Protestierenden, hauptsächlich sehr junge Halbwüchsige, die vollständige Kontrolle über die Straßen hatten. Es war eine Meute hauptsächlich schwarzer Jugendlicher, die schlicht genug vom Polizeiterror hatten, der sich wahllos und mit vollständiger Immunität vor Strafverfolgung gegen sie richtet, zusammen mit der schweigenden Zustimmung der Mehrheit der Leute um sie herum, ob schwarz oder weiß. Es war ein verdammter Riot. Junge Mädchen, die nur halb so groß und schwer waren wie die meisten in der Menge, sahen eine andere Frau das Pflaster aufbrechen und deckten sich sofort mit so vielen Steinen auf einmal ein, um sicherzugehen, dass jede Scheibe eingeschmissen würde, sodass sie von anderen freundlich darauf hingewiesen werden mussten, dass wir im Weitergehen mehr davon herausbrechen würden. Wir versprachen ihnen, dass uns der Vorrat nicht ausgehen würde. Wir könnten mit Einzelheiten fortfahren, aber wir haben kein Interesse daran, dem Staat unsere guten Taten in einer bestimmten Ordnung aufzulisten. Jedoch können keine Worte das Gefühl beschreiben, das uns überkam, als wir wieder an demselben Laden vorbeikamen, dessen Waren bereits vor 2 Stunden wieder angeeignet worden waren, und eine andere Gruppe auftauchte, mit strahlenden Gesichtern wegen der 6 Bullenkarren, die nahe Camden Yard nicht bloß beschädigt, sondern in Brand gesetzt worden waren. Die Botschaft war sehr klar und richtete sich nicht nur an die Bullen, sondern an jeden in Baltimore. No justice, no peace, fuck the police. Deshalb wurde alles kaputt gemacht. Wir werden die Schweine nicht mehr nett und friedlich bitten, damit aufzuhören, uns zu töten. An alle von außen Zureisenden oder lokalen Unruhestifter überall in den besetzten Staaten von Amerika. Jetzt ist unsere Zeit, wild zu sein. Die Menschen in Baltimore haben sich nicht davon abbringen lassen, ihre Wut auf die Straße zu tragen. Sie lassen sich nicht länger wie Dreck behandeln, sondern wehren sich gegen die Scheißrassisten und den Staat, der sie unterstützt. Wir finden uns wieder in diesem Moment voll Zorn gegen jegliche Unterdrückung und Autorität. Solidarität mit den nächtlichen RandaliererInnen von Baltimore, auf dass sie sich ihre Wut nicht nehmen lassen. Auch in Israel versammelten sich tausende Menschen auf der Straße, um gegen rassistische Polizeigewalt zu demonstrieren. Auslöser war die Misshandlung eines äthiopischen Juden durch Polizisten. Daraufhin kam es zu den schwersten Ausschreitungen in Tel Aviv und Jerusalem seit Jahren. In Israel leben ungefähr 135.000 äthiopische Juden. 38,5% von ihnen leben unter der Armutsgrenze. Die meisten von ihnen kamen vor allem in zwei Einwanderungswellen, 1984 und 1991, ins Land. Bis heute sind sie Diskriminierung und offenem Rassismus ausgesetzt. Doch jetzt ist der Punkt erreicht, an dem sie sich das alles nicht mehr gefallen lassen. Tausende gingen auf die Straße, griffen Sicherheitskräfte an und blockierten die wichtigsten Zufahrtsstraßen. Dabei bezogen sich die Menschen nicht nur auf ihre eigene Situation, sondern zeigten sich solidarisch mit anderen weltweiten Protesten gegen rassistische Polizeigewalt. So war zum Beispiel das zu lesen: Pass auf, Bibi, Baltimore ist in Israel angekommen. Diese Proteste zeigen, wie aus einem sozialen Konflikt das Potenzial für einen Aufstand werden kann, der das ganze System in Frage stellt, indem in seiner Zerstörung klargemacht wird, dass Rassismus, Polizeigewalt und Nationalismus zusammengehören und nichts mit Freiheit gemein haben. They throw the tear gas, we throw it right back. Spin the block and we'll be right back. Seven cops down, they don't like that. This Baltimore City, bitch, we fight back. Lock my mans up and he'll be right back. I'd rather bear arms and throw my hands up. Oh, they about to send the troops in. When the sun go down, we'll be right back. Right back, right back. All my comrades, we'll be right back. Right back, right back. Grab the gas mask, we'll be right back. Right back, right back. Fuck the curfew, we'll be right back. Yeah, they made us disperse, but we'll regroup and we'll be right back. Cops killing us, now they blaming us. Why the hell you think the city flaming up? Cops posted at the mall though. Oh, I guess my life ain't got a price tag. Yeah, y'all done opened up the right bag. I'm talking all black with the black mask. I just ordered them some shoulder pads. Ready for whatever, boy, you know it's bad. Thought that a cop car burnt up. They done got the whole hood worked up. I see a heat wave yelling, surf's up. Baltimore City will be turned up. Fight back, fight back. Fuck the system, we don't need a system. Fight back, fight back. Fuck the pigs and whoever sent them. Right back, right back. All my comrades will be right back. Right back, right back. The whole west side will be right back. Right back, right back. The whole east side will be right back. Right back, right back. Fuck the curfew, we'll be right back. Yeah. Comrade. Right back. Fight. Wir kommen nun zum Hauptteil unserer Sendung mit zwei fetten Beiträgen, also lehnt euch zurück, springt aufs Rad oder macht sonst was, bei dem ihr etwas Zeit habt. Als wir Anfang April bei einem internationalen Treffen anarchistischer Radiokollektive waren, erzählte uns ein Comrade aus Slowenien beim netten Zusammensitzen von den Unruhen im Winter 2012-2013. Es war sehr interessant, seinen Ausführungen zu folgen, und es erstaunte uns etwas, dass diese Proteste von nicht unerheblichem Ausmaß stattgefunden hatten und keine von uns etwas davon gehört hatte. Also dachten wir uns, wahrscheinlich geht es auch anderen so, packten unser Aufnahmegerät aus und haben dieses, wie wir finden, ganz spannende Interview aufgezeichnet. Besonders die Reflexionen der Comrades über ihre Kommunikation mit den anderen Akteuren der Revolte sind einen Abgleich mit eigenen Erfahrungen und Ideen wert. Im Vorfeld des Interviews haben wir erfahren, dass die Radaranlage, die den Aufstand ausgelöst hat, ein Public-Private Partnership war. Der gesamte Gewinn sollte jahrelang beinahe komplett an die Firma gehen, die sie aufgestellt hat. Und nur 5% oder so an die Stadt. Kein Wunder, dass die Leute gepisst waren. Doch nun zum Interview. Okay, so maybe we can start. Vielleicht können wir damit starten, dass du uns einen kleinen Überblick über den Aufstand in Slowenien gibst. Wie hat es begonnen? Gab es einen speziellen Anlass? Warum ist es überhaupt gestartet? Im Winter 2012-2013 begann der Aufstand in Slowenien. Er war einer der Aufstände in der Welle von Aufständen in diesem Jahr wie in Bulgarien, und in derselben Zeit passierten ähnliche Dinge in Kroatien. Einige Monate zuvor auch auf dem Taksimplatz in Istanbul in der Türkei. Ich denke, das war ein bisschen später. Und ich denke, das ist wichtig, den Aufstand in diese Zeit einzuordnen, um zu verstehen, dass dies nicht nur ein slowenisches Ding war. Es war ein Aufstand unter vielen in Europa, in der Welt, in der Zeit von Austerität und Krise, in der viele Leute gegen die destruktive Politik der herrschenden Klasse und des Kapitalismus revoltieren. Und was in Slowenien passierte, war, dass im Winter 2012 die korrupte lokale Regierung der zweitgrößten Stadt im Land, Maribor, die sehr interessante Idee hatte, ein Radarsystem zu installieren, um die Leute, die zu schnell durch die Straßen der Stadt fahren, abzukassieren. Dies löste eine spontane Revolte in der Stadt aus, zuerst nur in Maribor. Die Leute begannen einfach spontan und ohne Organisation diese Radaranlagen zu zerstören. Aus diesen Aktionen entwickelte sich der Straßenprotest, der viele Leute auf die Straßen von Maribor brachte. Zuerst 50, dann 500 und eine Woche später 5000. A radar system that would find people driving too fast through the city streets, and this sparked the spontaneous revolt in the city of Maribor first. People started to just spontaneously non-organized way destroy the facilities of this radar system. And then out of this came the protests on the street that brought a lot of people to the streets of Maribor. First 50, and then 500, and then 1 week later 5,000. But can you maybe explain a little bit more? Kannst du vielleicht ein bisschen detaillierter erzählen, wie die Leute die Radaranlagen zerstörten und warum? Warum? Ich denke, es war eine spontane Reaktion. Eine klassische Situation, in der die Leute sich von der Regierung verarscht fühlen. Sie sahen darin einfach nur einen Weg, Geld von den Leuten zu stehlen, mit einer sehr banalen Begründung. Es ist ganz lustig. Das ist verbunden mit der slowenischen Kultur von Autobesitz und Autofahrkultur und so, der Motorisierung des Verkehrs. Aber dennoch, die Leute hatten das Gefühl, dass das, was ist, was sie direkt betrifft, was irgendwie ihren Way of Life angreift. Und das löste einen extremen Hass aus, zuerst gegen das System, in diesem Fall das Radarsystem, und dann gegen die lokale Regierung und dann gegen die ganze Landesregierung. Die Leute fuhren mit ihren Autos gegen die Radaranlagen und zerstörten sie. Sie zündeten sie an und sie machten Seile daran fest und hoben sie mit Hilfe von Autos aus dem Boden. Es gibt viele Beispiele. Oft wurde tatsächlich einfach das Auto dagegen gefahren, um sie zu zerstören. Ihr eigenes Auto mit Nummernschild und allem? Das klingt nach einer echten Kamikaze-Aktion. In diesen Wochen, als das System installiert wurde und diese Aktion begann, gab es auch viele YouTube-Filme zu diesem Thema und es war irgendwie alle zwei Tage in den Nachrichten, dass ein weiterer Radar zerstört war. Dann haben alle auf ihre Weise gejubelt über die anonymen Vandalen, dafür, dass sie die direkte Aktion ausgeführt haben und die Radaranlagen zerstört haben. Interessant war an dieser Sache, dass es nicht bei den Radaranlagen stehen geblieben ist. Diese Aktionen haben irgendwie das Establishment angegriffen. Als der Protest forderte, das ganze Projekt zu stoppen, kamen die Leute. Und nach dem dritten Protest, als es 5000 Leute auf der Straße von Maribor waren, einer Stadt, die noch nie so einen spontanen Protest in dieser Größe gesehen hatte, war dies wirklich etwas Bedeutendes. Dann eskalierte die Situation, denn die Polizei reagierte sehr nervös und aggressiv und es gab Riots. Das ist wirklich etwas, was für die Leute in Maribor und in Slowenien ungewöhnlich ist. Die meisten Leute kennen den Gebrauch von Tränengas nicht. Sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, von der Polizei angegriffen zu werden. Sie kennen keine Massenarreste und all dies ist in Maribor in dieser Nacht passiert. Und der Protest gegen das Radarsystem weitete sich aus in einen Protest gegen die ganze korrupte herrschende Klasse. Nachdem die Polizei in dieser Nacht extrem gewalttätig war, bereitete sich der Protest in den nächsten Tagen spontan über viele Städte in Slowenien aus, zum Beispiel auch in Ljubljana. In den nächsten 10 Tagen fanden im ganzen Land über 50 Aktionen, Demonstrationen statt, an denen zwischen 100 und 20.000 Leute teilnahmen. Alles in allem war es eine noch nie dagewesene Situation, denn normalerweise weißt du, was in einer Aktion abgeht oder so, aber das ist einfach explodiert. Als direkte Reaktion auf die Polizeigewalt gab es Protest in mehreren Städten zur gleichen Zeit und das war schon der Protest nicht nur wegen der lokalen Probleme, sondern es war ein Ausdruck gegen die vorherrschenden Dinge in der slowenischen Gesellschaft. Die Gesellschaft, die Jahre von kapitalistischer Verwüstung hinter sich hatte. Es war ein Ausbruch von Wut und der Sehnsucht, die Dinge anders zu machen. Der Hauptslogan der Leute aus Maribor waren: Ihr seid fertig. Und war an den Bürgermeister gerichtet, wegen des Radarprojekts. Und es war im lokalen Dialekt gesprochen, was das Ganze noch einmal farbenfroh machte. Und auf der Straße wurde in diesen Tagen eine neue politische Sprache entdeckt. Eine Menge Leute waren an den Riots beteiligt und viele, die noch nie in einem selbstorganisierten politischen Protest waren, jubelten und unterstützten die Leute, die mehr machten, die die kraftvollen Sachen auf der Straße machten. These demonstrations were the expression of extreme, in a way, rejection of prevailing state of things in society hit by years of capitalist devastation. So it was an outburst of rage and of desire to do things differently. The leading slogan that people in Maribor coined was "Gotovsi." And this means you are finished, and it was addressed to the mayor that was behind this radar project, and it was addressed. It was this slogan, "You're finished," was also had this dialect. It was in Styrian dialect, which added colorfulness to this, and we could say that the masses on the streets discovered a new political language in those moments, in those days that they were, basically a lot of people were rioting, but a lot of people that have never been in the political protest of self-organized nature before, they were cheering. I mean, they were supporting those people that were doing maybe more colorful things on the street. But can you explain a little bit? Kannst du für die HörerInnen erklären, die nicht so drin sind, was so farbenfroh an diesem Dialekt ist? Und was ist das für ein Dialekt? Or what kind of dialect is it? Or what's the... It's a, Es ist der Dialekt von Maribor. Und es ist selten, dass politische Erklärungen in einer anderen Sprache ausgedrückt werden, als in der, die von den PolitikerInnen benutzt wird. In der offiziellen Sprache, dem offiziellen Slowenisch. Ich denke, das ist eine wichtige Sache, denn das zeigt, dass eine Revolte von den Leuten war, die von der Zerstörung der Radaranlagen begann und dann zu Protesten überall wurde. Während sie das taten, haben sie die Sprache entwickelt und entdeckt, in der sie dies ausdrücken wollen. Die Sprache wurde auch von allen anderen in anderen Städten aufgenommen. Sie übersetzten den Slogan »Ihr seid fertig« in ihren lokalen Dialekt. Ich denke, das gab der ganzen Situation etwas Echtes und Ehrliches, wie auch immer. Local dialects. So this I think it gave the to the whole situation some layer of authenticity, of honesty, whatever. And was there any perspective? Und gab es irgendeine Perspektive für dich als Anarchist in den Protesten? That was the question. Das war die Frage, der wir uns natürlich sofort stellen mussten. Und schon bevor die Situation eskalierte, haben wir in unseren internen Auseinandersetzungen darüber gesprochen, was unsere Rolle als AnarchistInnen sein kann in sozialen Kämpfen. Mit welcher Position gehen wir in diese Kämpfe? Was kann getan werden? Was können unsere Werkzeuge sein? Und dann, in dieser Situation, als Slowenien auf eine Art brannte, haben so viele Leute direkte Erfahrungen mit Polizeigewalt, aber auch mit dem Empowerment gemacht, das selbst organisierte Aktionen bringen kann. Wir mussten schnell eine Antwort auf diese Fragen finden. Das Wichtigste war, dass wir in der Revolte einen Platz für uns schaffen mussten, der uns ermöglicht, Teil der Revolte zu sein, als AnarchistInnen, als uns. Aufrichtig mit unserer echten Position und unseren echten Praktiken. Wir haben gesagt, wir haben Lust, auf der Straße zu sein, mit allen, die das respektieren können. Darum haben wir uns mit anderen Anti-Autoritären hier in Ljubljana organisiert, als antikapitalistischen Block, in dem nicht nur AnarchistInnen waren. In diesem antikapitalistischen Block wurden alle Diskussionen in der Zeit des Aufstands geführt. Es gab eine Versammlung und Organisierungen, und wir organisierten es auf der Straße, so dass wir uns sicher fühlen konnten und stark. Dieser antikapitalistische Block hat es uns ermöglicht, war die Grundlage, um die Initiative zu ergreifen. In der Folgezeit der Riots in Ljubljana und Maribor setzte es die Initiative, den Protest auf der Straße am nächsten Tag weiterzumachen und zu versuchen, antiautoritäre Inhalte in die Revolte zu tragen, über Banner und Slogans. Wir wollten die Eigendynamik, den Schwung, offen halten für alle, auch für uns. Und das bedeutete auch der Erzählung von den gewalttätigen Protesten etwas entgegenzusetzen, der Behauptung, die Leute wissen nicht, warum sie auf der Straße sind. Wir drückten das aus über Slogans, Banner, Erklärungen und unsere Medien. Dass die Leute wissen, warum sie auf der Straße sind. Wir wissen, warum wir auf der Straße sind, weil wir es nicht länger ertragen können, wie es ist. Und weil wir das ganze System radikal ändern müssen und die Wahrheit dieser Analyse wurde, denke ich, von der Form und von dem Inhalt all der Mobilisierungen auf der Straße bestätigt. So haben wir versucht, das zu bestätigen, was ohnehin auf der Straße passierte und versucht, die Kriminalisierung der ganzen Bewegung zu blockieren, indem wir deutlich gemacht haben, dass jede Methode berechtigt ist und nützlich ist. Dass wir aufeinander aufpassen müssen, dass wir uns sicher fühlen müssen und natürlich darf es keine Spaltung geben, wie es normalerweise passiert. Erzähl uns ein bisschen mehr von den Treffen, die ihr mit dem antikapitalistischen Block organisiert habt. Know more than enough people, yeah, more than enough, they know why they are on the street. We know why we are on the streets, because we cannot stand this state of things anymore, and because the elites just need to go, everybody needs to go, and we need to change the whole system, like, radically. And the truth of this analysis, I think, was confirmed by the form and by the content of all these street mobilizations. We wanted to affirm, to try to affirm what was already happening on the street, and then to try to block criminalization of the whole moment, of the whole situation, by articulating things that every methods are legitimate, are useful. We need to take care of each other. We need to feel safe, and we will not, of course, I mean, we cannot divide protests between good and bad, etc. The usual things. But let's talk. Wer hat daran teilgenommen? Waren dort die Leute, die auf der Straße waren? Haben auch sie in dieser Art der Diskussion teilgenommen? Und wo waren die Treffen? Auf der Straße wie in anderen Ländern, wo manchmal in der Nachbarinnenschaft Diskussionen organisiert werden? Did you manage this kind of stuff? Where were the meetings, and were they on the streets or like in other countries? Sometimes they organize like in the neighborhood, like discussions or yeah. How was it? Yeah. Zuerst in dieser Phase, als der Aufstand hereinbrach, die in etwa 2 Wochen gedauert hat, mit all ihrer Vorhersagbarkeit, haben wir uns mehr auf den antikapitalistischen Block fokussiert. Ja, wie organisierten wir unsere Anwesenheit auf der Straße? Wie fühlten wir uns dort stark und sicher? Und danach? Also es war in diesem Block, und dieser war hauptsächlich von AktivistInnen und AnarchistInnen organisiert. Von normalen, gewöhnlichen AktivistInnen, die diskutieren, wie sie sich in dieser Art von Aufstand verhalten sollten. Und die Diskussionen fanden nicht mit den Leuten von der Straße gemeinsam statt. Act in this kind of uprising and not with the people from the streets together the discussion. Yeah. Für die Diskussion um den antikapitalistischen Block, ja, es war ein wichtiger Punkt für unseren Aufbruch, von unseren Positionen zu starten. Wo wir stehen aus einer Gemeinschaft, die irgendwie schon existierte, und auch antikapitalistische Treffen. Ja, die Zusammensetzung war aus Leuten, die schon oft zusammen agierten. Autonome Initiativen. Aber ihr hattet das Gefühl, dass ihr diese Art von Zusammenarbeit, Koalition braucht und auch als AnarchistInnen nicht stark genug seid, um einen guten Output zu bekommen, die Leute zu erreichen, oder? Wie ich gesagt habe, bald, weil wir etwas Einfluss auf die Gesellschaft wollten, weil wir wirklich eine Veränderung passieren lassen wollten. Und so schon bald nach einigen Wochen an einem Punkt haben wir zu einer öffentlichen Versammlung für den Aufstand eingeladen, die offen war für so viele Menschen wie möglich. Es kamen 150 bis 200 Leute. Wir haben einige Basics gesetzt, haben versucht, einige Grundprinzipien für die Versammlung zu setzen, damit sie funktioniert. Wir wollten von Beginn an klar haben, dass diese Versammlung antifaschistisch, antikapitalistisch etc., nicht hierarchisch, so wer auch immer fühlt, davon ein Teil zu sein zu können, war willkommen teilzunehmen. Es war also definitiv eine offene Sache, aber nicht komplett, nicht für die ganze Gesellschaft. Und das erste von diesen Treffen war nicht auf der Straße, es war in einem der Squads. Aber dennoch, die Anzahl der Leute und der Weg, den die Debatte nahm, es war klar, dass es eine viel breitere Beteiligung gab als nur AnarchistInnen. Aber ja, wir haben diesen Raum für die Diskussion geschaffen und wir wollten ihn als eines der Werkzeuge, um die Weiterführung der Revolte zu organisieren. Und so haben wir den Raum geschaffen und in dem Raum auch mit unseren Vorschlägen teilgenommen. But still, the number of people and the way the debate went, it was clear that it was really much broader participation than just anarchists. But yeah, so we created this space of discussion, and we wanted it to be the one of the tools of organizing the continuation of the revolt. And then, so we created the space, but also in this space we participated with our proposals. But how did you get in contact? Aber wie seid ihr in Kontakt mit den Leuten auf der Straße gekommen? Gab es Kontakte? Ja, unsere Präsenz auf der Straße. Eines unserer Grundprinzipien war zu versuchen, sehr offen und kommunikativ zu sein, die ganze Zeit. Nicht nur mit den Freundinnen zu reden, sondern mit allen. Wenn wir zusammen auf der Straße sind, kommunizieren wir mit den Leuten, im direkten persönlichen Kontakt. Und immer in dieser Art von Situation suchen die Leute nach einem Anfang, nach Verbindungen. So ist es viel einfacher. So fanden wir den Zugang auf eine natürliche Weise. So, wir wussten, dass wir nicht so viele sind, aber wir konnten alle möglichen Werkzeuge nutzen, um Beziehungen mit den Leuten herzustellen. So haben wir unsere Medien benutzt, unsere Radioshow. Wir haben manchmal mit der Presse gesprochen, wir haben Statements geschrieben und über soziale Medien geäußert und so weiter und so weiter. Ich würde sagen, im ersten Moment dieser Revolte war der antikapitalistische Block vielleicht der einzige politische Gesprächsgegenstand in einem Land, das fähig war zu reflektieren, was wirklich passiert. Eine Antwort zu produzieren, eine Aussprache, die eine Substanz hatte. Die Antwort des Staates war Repression und das ganze Spektakel, das damit verbunden ist. Und das war auch die Antwort, natürlich von vielen der Medien, aber auch von vielen der SoziologInnen und all den anderen IdeologieproduzentInnen, die natürlich nicht wissen, wie man soziale Kämpfe liest und im Speziellen nicht wissen, wie man diese Art von sozialem Aufbruch liest. Und ich denke, weil wir es geschafft haben, wenigstens etwas zu sagen zu haben, hat dies auch den Diskurs später beeinflusst, auch in den Medien. JournalistInnen und andere KommentatorInnen haben auch entdeckt, hey, dies ist etwas Ernsthaftes, was hier abgeht. Denn wir hatten eine soziale Revolte mit einer reellen Basis. Die konnten also nicht die ganze Zeit über Vandalismus und Gewalt sprechen. Sie mussten auch über die Verwüstung sprechen, die Gesellschaft erfährt, und viele Leute hatten keine Grundlage, um normal zu leben. Ich denke, dass wir bald von vielen Leuten als eine Art von Kraft, Stärke, Macht wahrgenommen wurden und später, einige Monate nach all diesen, nein, nicht ein paar Monate, natürlich, wie ich sagte, die sofortige Reaktion war eine von Panik, ohne Substanz. Dann ein paar Wochen haben sich viele neue Initiativen gebildet aus den Leuten, die auf der Straße waren, und dies waren alle Sorten von Initiativen. Von Initiativen für eine neue politische Partei, für eine generelle freie Agenda und alles dazwischen. Und dann wurde der Raum für eine politische Diskussion und Organisation viel verschwommener. Aber wir haben an vielen der Meetings teilgenommen, auch mit anderen Initiativen, solange wir frei unsere grundsätzliche Position vertreten konnten. Gegen die Polizei, gegen Bürgerwehren, gegen die Normalisierung von Repression, und unsere Agenda war irgendwie, dass all die anderen Initiativen dies auch als Prinzip benennen. Und ich denke, unser Engagement war nicht erfolglos. Bei den Diskussionen, wann zur nächsten großen Demo aufgerufen werden sollte, haben wir die Idee unterstützt, dass der ganze Protest natürlich illegal sein sollte. Keine Erlaubnis und so weiter und so weiter. Und all der Protest im Kontext des Aufstands war illegal. Sogar später, als andere Initiativen wichtiger wurden, mehr in den Mittelpunkt rückten als wir. Die Initiativen, die versuchten, den Protest als Konzert, Kunst, Kultur zu machen und so weiter. Dann war es schwieriger für uns, dass unsere Stimme gehört wurde. Aber immer noch. Ich denke, wir haben viel Vertrauen, viel Glaubwürdigkeit von den Leuten, die direkt auf der Straße beteiligt waren, gewonnen. Das war für uns natürlich das Wichtigste. Und die Medien haben natürlich mehr auf die Initiativen geblickt, die SprecherInnen hatten, und später auf die politischen Parteien. Das war nie unser Kurs und wir haben das auch schon erwartet. All of the other initiatives somehow take this as also principles of their work. And I think it our engagement was not without success. So when there were discussions about when to call for the next big demo, we supported the idea that of course it should be illegal, the protest, so no permissions and etc. etc. And all of the protests that happened in this uprising context were illegal, even though later, yeah, some other initiatives took more, I mean, they became more central than us, like initiatives that tried to make protest in format of concert, art, culture, etc. So then it was more difficult for us to have our voice heard, but still, I think we gained a lot of trust, credibility by the people that were directly involved on the street. So this for us was, of course, the most important thing. And of course, the media focused more than on the initiatives that had speakers, representatives, and then later political parties. But this is not, of course, this was never our purpose. And we also expected that this will come. Ich denke, das ist nun 2 Jahre her und irgendwie ist es zurück zur Normalität gegangen. Hast du das Gefühl, dass etwas geblieben ist? Hat sich etwas verändert? Vielleicht für die Leute? Ich denke, ja. Ich denke, all die Initiativen, die aus dem anarchistischen, anti-autoritären Spektrum kamen in Ljubljana, in Slowenien, wurden gestärkt durch diese Erfahrung. Nun haben wir vielleicht das Gefühl, mit mehr Selbstvertrauen unsere Projekte verwirklichen zu können, wie zum Beispiel das anarchistische Radio zu machen. Wir fühlen das Selbstvertrauen, dass wir große Sachen machen können und dass wir groß denken können auf eine Art. Aber auch das Selbstvertrauen, dass wir wissen, wie man einen Prozess startet, der gut und positiv für alle, die teilhaben, enden kann. Wir fühlen uns besser damit, ein Teil des breiteren sozialen Kampfes zu sein. Denn viele Stereotypen über AnarchistInnen und Anarchismus wurden auf eine Art zerstört. Denn die Leute hatten die direkten persönlichen Erfahrungen mit uns. Wir konnten uns treffen und so hatte es einen Wert für viele von uns. Die Leute konnten sehen, dass die AnarchistInnen auf ihre Art am besten organisierte Gruppe, die verlässlichste, vernünftigste, die mit den meisten Gefühlen, das ist vielleicht eine Übertreibung, aber es war möglich, in der Hitze des Moments zu sprechen über Gefühle, politische Strategie, wie über große Sachen wie, müssen wir jetzt Angst vor der Polizeirepression haben? Werden wir festgenommen oder nicht? Wie verhindern wir dies in ein paar Wochen, wenn alles anders ist? Und zur selben Zeit tauschten wir unsere Erfahrungen über den Effekt von Tränengas oder was auch immer. Diese Art von extremen Umständen, ich denke, das ist gut. Auch der Umgang mit Trauma und diese Sachen, also beides, die positiven und die negativen Aspekte von so einer Art von Situation. Do we need to be afraid of the police repression now? Will we get arrested or not? How do we prevent this from happening in 2 weeks time once everything subsides? And then at the same time to exchange feelings about the effects of tear gas or of whatever that kind of extreme circumstances. So I think this is a lot. This is good also to deal with trauma of that kind of events with both. So the both positive and negative aspects of that kind of situations. Aber ich frage mich, wie es mit den Leuten auf der Straße war, im alltäglichen Leben. Hast du das Gefühl, dass sich da etwas geändert hat? Oder ist nur die anarchistische Bewegung stärker geworden? Is it just the anarchist movement who went stronger? Ja, ich denke, unsere Kraft hat im Vergleich zu der, die wir hatten, zugenommen. Aber verglichen mit der Gesellschaft ist sie klein. Wir können nicht viel tun. So haben wir eine kleine Veränderung im Diskurs erreicht oder in der Vorstellung der Leute. Aber das Leben von den meisten Leuten ist gleich geblieben. Wir haben immer noch Krise, Leute verlieren ihre Jobs, sie haben all ihre Ersparnisse aus der Vergangenheit ausgegeben. Und ich denke, ja, im Generellen, diesen Prozess haben wir nicht gestoppt. Ich sehe, dass dieser Aufstand der Moment war, in dem die absolute Sicherheit, dass die Dinge richtig den Bach runtergehen, ausgedrückt wurde. Spontan von einer großen Menge von Leuten. Und der Aufstand war ein Ausdruck von beiden. Wut und Verlangen, etwas zu ändern. Aber das ist immer noch weit entfernt davon, das Werkzeug dieser Veränderung zu sein. Ich denke, dass wir sagen können, wir haben, Lass es mich so sagen. Die Regierung ist gestürzt und wann war da eine neue Regierung? Und nun die dritte Regierung. Neue Gesichter von PolitikerInnen kamen nach oben. Auch als direktes Ergebnis aus dem Aufstand. Aber natürlich ist die Politik die gleiche geblieben. Die Politik der Verwüstung geht überall weiter, auf allen Ebenen des sozialen Lebens. Und ich denke, wir sollten darin nicht lesen. Wir sollten fähig sein, unsere anarchistischen Positionen in der Gesellschaft zu sehen und dann uns bewusst zu sein, was es ist, das wir tun können. Ich denke, es ist sehr wertvoll und wichtig, fähig zu sein, Siege auf eine Art wahrnehmen zu können und dann uns bewusst zu sein, was es ist, was wir tun können. Und natürlich auch die verlorenen Auseinandersetzungen. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, Geschichten zu erzählen, in denen wir auch unsere Stärke wahrnehmen können. Und dies ist, denke ich, wichtig, diese zwei verschiedenen Perspektiven zu haben, zur gleichen Zeit. Also das Level der ganzen Gesellschaft und das Level der Bewegung gegen die Zustände. Ich denke, für uns, die wir in unseren Squads, in unseren Initiativen, in unserer Organisierung imstande waren, irgendwie nicht nur stärker zu werden in dem ganzen Aufstand, sondern auch testen konnten, was wir anbieten konnten an andere Leute, die nicht professionelle Aktivistinnen sind, die nicht Anarchistinnen sind. Und ja, wir konnten auch unsere Limits klar sehen, die wir auch versuchten zu diskutieren, die nicht kleiner geworden sind. Aber auch, ich denke, was wir sagen können, was uns vielleicht überrascht hat, ist, dass wir es geschafft haben, viele positive Beziehungen zu schaffen mit Leuten, die wir einfach nur auf der Straße getroffen haben. Wir konnten einiges an Vertrauen schaffen und wir haben es geschafft, den Raum offen zu halten. Nicht nur für uns, sondern für alle. Ich denke, das ist keine kleine Sache. Für uns hat diese Periode der Unruhen 6 Monate, nachdem sie begonnen hatten, aufgehört. Wir hatten symbolisch genau 6 Monate später die Balkan-Buchmesse in Ljubljana in Metelkova. Sie wurde von uns, von Anarchistinnen, organisiert. Aber viele Menschen, die wir gerade erst während der Aufstände kennengelernt haben, haben sich daran beteiligt. Sie haben mitgeholfen, waren interessiert, sie haben mitgekocht, geputzt, mit uns allen zusammen. Für uns war das sehr gut. Für uns war das ein Ausdruck von Vertrauen. Ein Jahr zuvor schien es noch unmöglich, so ein Event auf solche Weise zu organisieren. Und die Linien zwischen wer sind die OrganisatorInnen und wer sind die AnarchistInnen waren nicht mehr so deutlich, weil sich viele Menschen auf vielen Ebenen einfach beteiligt haben. Es war sehr schön, so etwas als eine Art letzten Akt der Aufstände in Slowenien zu sehen. We did manage to create a lot of positive relations with people that we just met on the street. And we did manage to build some trust. And we did manage to keep the space open. De coleccionista y broche, sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan. Si me necesitas, llama. La fe me mantiene cada mañana, cada día en pie, estudiando ciencia, vigilando acera. Mi ruido está en la costelera, en la hoguera, en la autopista. Un ungüento que nace cualquiera, sin embellecimiento. En este carro sin asiento. Me siente, lo siento, yo no practico el arrepentimiento. Mi templo tiene cimiento, puño y letra piso. Con seguridad, todos buscan equilibrio. Yo no freno, calibro con brío, aire sobrio, no cogeo. Cojo dormido, hijo mío, te lo dan todo el chino, dicen ni pío. No se puede hacer mejor. Unidad de crisis a la orden del día. Y todo fuera perfecto, ¿qué diría? Otro día más, la misma mierda. ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de coleccionista y broche. Sin palabra no hay persona, sin reputación. reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por las ramas. Abro claro, consecuencias llegan. Si me necesitas, llama. Cualquiera cuestiona, pocos responden. Dime cómo, cuándo, dónde. Somos lo mismo, con dinero y sin dinero. Yo no olvido trago, lo mío primero sudo. Me cuesta trabajo hacerlo a mi manera. Lo estamos intentando, ¿qué más quieres? Míale lamiendo las mieles. Yo tengo lo que tú quieres. Mala sin ser 1979, sé quién eres y con cuánto vienes. Entiendo idioma, viste quién me habla. Mírame a los ojos, viste quién me habla. Tengo pájaros en la cabeza que razonan encerrado en jaula, aprendiendo a hablar. Aunque duela, dime la verdad. Te estás haciendo la cama, cariño. Luego va a tenerte que acostar en ella, en la vida real. ¿De qué sirven los pretextos? ¿Por qué no? A punto alto me lo guiso apuesto. Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y chibrote. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por las ramas. Abro claro, consecuencias llegan. In Hamburg fand dieses Jahr zur Walpurgisnacht wieder eine queer-feministische Demo unter dem Motto Take Back the Night statt. Take Back the Night steht dabei für das Aneignen von Räumen durch Frauen, Lesben und Transmenschen in diesen patriarchalen Verhältnissen und die Thematisierung von Themen, die mit diesen in Zusammenhang stehen. Inhaltlich wurde sich dieses Jahr zum Beispiel mit Rape Culture oder der ekelhaften Pick-up-Szene, die wir in der News-Rubrik schon kurz erwähnten, auseinandergesetzt. Wir finden es gut und wichtig, dass solche Veranstaltungen stattfinden. Das Patriarchat wird sich, genauso wenig wie irgendeine andere Herrschaftsstruktur, selber abschaffen oder in einem revolutionären Moment in Luft auflösen. Unserer Meinung nach sollten patriarchale Verhältnisse aktiv bekämpft und angegriffen werden. Vor allem auch die, die wir mit unserer Sozialisierung in dieser beschissenen Gesellschaft selbst verinnerlicht haben. Wir hatten jedenfalls den Eindruck, dass für die Demo gut mobilisiert wurde und deren Inhalte auch über den Tag der Veranstaltung hinaus diskutiert wurden. Mit unserer Berichterstattung hoffen wir, einen kleinen, bescheidenen Beitrag zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema liefern zu können. In den Interviews mit unterschiedlichen TeilnehmerInnen wird versucht, einen Eindruck der Veranstaltung zu vermitteln und noch einmal etwas genauer auf die Inhalte und Struktur einzugehen. Wir freuen uns auf die noch ausstehende Aufarbeitung des Vorbereitungskreises und legen euch hiermit noch einmal nahe, deren Blog zu checken, um euch über die Nachbereitung auf dem Laufenden zu halten. Die Adresse findet ihr wie immer auf unserem Blog. Los geht das mit einem Interview, zu dem wir zwei Teilnehmerinnen der Demo getroffen haben, die an unterschiedlichen Stellen auf der Demo waren. Wir hatten sie zu Eingangs gefragt, ob sie uns kurz noch einmal einen Überblick zu den sogenannten Hard Facts der Demo geben können, wie TeilnehmerInnenanzahl und so weiter. Ja, genau. Und dieses Jahr am 30.04. gab es eine Take Back the Night Demo in Hamburg. Los ging es an der Roten Flora und geendet sind wir auf der Hafenstraße. Es waren ungefähr 700 Leute da. Wir sind durch die Schanze und über den Kiez gelaufen. Und es hat uns auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Es war eine geschlossene Demo? Ja, genau, es war eine geschlossene Demo. Cis-Männer frei, das heißt Menschen, die bei Geburt das Geschlecht männlich zugeordnet bekommen haben und sich auch immer noch mit dem Geschlecht identifizieren, waren von der Demo ausgeschlossen. Alle anderen waren herzlich willkommen. Die wievielte Take Back the Night Demo war das denn in Hamburg jetzt? Das war die zweite, die ich mitbekommen habe. Mhm. Vor 2 Jahren gab es schon mal eine in Hamburg, letztes Jahr war sie in Bremen. Es gibt den Versuch, dass es in verschiedenen Städten in Norddeutschland jedes Jahr eine am 30.04. gibt. Habt ihr noch im Kopf, wie viele Teilnehmerinnen vor 2 Jahren da waren? Hat sich da was geändert? Es waren so 500 Leute, also sind es mehr geworden. Ja, wie verlief denn die Demo für euch? Am Anfang gab es ein paar Probleme, weil der Laut hier erstmal nicht funktioniert hat. Das war ein ganz schöner Stressfaktor am Anfang. Der ist dann aber doch noch gekommen und dann ging es auf jeden Fall erstmal auch sehr kraftvoll los. Und es gab, während wir gelaufen sind, immer wieder Routenänderungen, die nicht so geplant waren, was dann aber trotzdem relativ reibungslos geklappt hat, dann eine andere Route zu nehmen, was schon mal ganz gut war. Und ja, das Ende war auch nochmal richtig schön mit dem Feuerwerk auf der Brücke. Ihr seid ja auch über den Kiez gelaufen. In der Nacht quasi vor dem Feiertag, wo da sicher ziemlich voll war und wo eigentlich ja tendenziell eher ein ekelhaftes Publikum auch unterwegs ist. Wie war das da für euch? Oder, Also es war relativ anstrengend. Also kurz vor der Reeperbahn war eine Routenänderung und wir sind dann so den Hamburger Berg lang, so Reeperbahn. Und ein Auto stand auf dem Weg und am stressigsten war es eigentlich immer, als die Demo angehalten hat, weil dann die Menschen, die am Rand standen, sich am längsten damit auseinandergesetzt haben, was da eigentlich gerade passiert, weil einfach Sachen gerufen wurden oder wir Redebeiträge über den Lauti hatten und Menschen dann stehen geblieben sind und geguckt haben und erst, naja, so zwischen 2 und 5 Minuten erst verstanden hatten, so worum es halt ging in dieser Demo. Und deswegen war das auf jeden Fall für die Konfliktteams, aber auch für alle Demo-Teilnehmerinnen der anstrengendste Teil, so wie ich das mitbekommen habe. Also viele haben es auch nicht mitbekommen, aber ich persönlich fand es sehr, sehr stressig. Musste mich mit vielen Kommentaren auseinandersetzen, die halt gekommen sind. Und einfach auch die Lautstärke. Also wenn am Rand auf dem Kiez oder auf der Reeperbahn einfach eine Gruppe von Menschen stand, die es richtig scheiße fanden und die alle gebrüllt haben, haben die schon ziemlich krass laut die Stimmung dominiert. So. Deswegen fand ich das eine sehr anstrengende Route, weil es auch kurz vor Ende war. Stimmt, die Demo-Route war ja auch ziemlich lang. Ihr wart ja stundenlang auch unterwegs. Ja, es war halt auch die Idee, ein Stück weit nochmal nachts zu laufen, also auch später zu laufen. Wir hatten also auch damit schon ein Stück weit gerechnet, dass es vielleicht ein bisschen stressiger wird, dadurch, dass es später wird. Durch die Routenänderung ist das halt nochmal ganz schön viel mehr geworden, was wir so auch nicht wollten. Ich persönlich habe es auf dem Hamburger Berg auch als extrem stressig wahrgenommen. Ich habe allerdings auch Leute von Leuten gehört, die das gar nicht mitbekommen haben. Also es hing anscheinend wirklich sehr davon ab, wo man in der Demo war. Ja, und es ist halt dadurch, dass dann die Demo auch noch zum Stehen gekommen ist und so lange dort stand, war es einfach für manche Personen, die an Stellen standen, wo sie dem ausgeliefert war, was da so von der Seite kam, ganz schön anstrengend und doof auch. Ihr hattet gerade die Konfliktteams erwähnt. Wie wart ihr denn organisiert überhaupt auf der Demo? Gab es da Unterschiede zu anderen Demos, die ihr kennt? Oder irgendwelche Besonderheiten? Oder was sind diese Konfliktteams? Also erstmal ist ja eine Besonderheit, dass es eine geschlossene Demo ist und eigentlich war das Ziel, die komplette Demo mit Bannern zu umbannern. Es hat nicht ganz geklappt, weil wir erfreulicherweise so viele Leute waren. Aber außerhalb dieser Banner sollten Konfliktteams laufen und sind auch gelaufen. An jeder Ecke ein Team. Also insgesamt 4 Konfliktteams. Und das waren immer 3 Menschen und da ging es vor allen Dingen darum, dass die halt außerhalb dieser Banner laufen und schneller agieren können. Also wenn Menschen irgendwie negativ auf die Demo reagieren, erstmal auf die zuzugehen, Flyer zu verteilen. Die hatten so Kurzflyer, in denen wirklich so in, glaube ich, 3 Sätzen drauf stand, was das für eine Demo ist. Die dafür gesorgt haben, dass Menschen nicht einfach in die Demo reinlaufen, indem sie vielleicht irgendwie so ein bisschen Kettenbildung gemacht haben und ein bisschen so gesagt haben, hey, vielleicht ist das hier nicht deine Demo oder wir würden gerne geschlossen weiterlaufen oder ähnliches. Und innerhalb der Demo ist halt ein Lauti-Wagen gefahren mit dem Lauti drauf und hinten ein kleiner Bus als Awareness-Bus. Und innerhalb der Demo sind auch nochmal 2 Awareness-Teams gelaufen, die halt mit einem A hinten drauf gekennzeichnet waren. Und diese Awareness-Teams waren halt dafür da, dass Menschen, die sich unwohl fühlen, sich an die Menschen wenden können. Und zum Beispiel hätten wir die begleiten können von der Demo weg, wenn die jetzt mitten auf der Reeperbahn gesagt hätten, das ist mir zu viel. Wären die ja alleine sehr aufgeschmissen gewesen oder einfach sehr vulnerabel da in einem Publikum gelaufen, dann wären wir mit denen rausgegangen oder wären mit denen woanders gelaufen oder hätten uns in den Bus gesetzt. Genau, das ist eigentlich relativ selten bei Demos, dass Awareness-Teams dabei sind. Das ist, also ich habe das jetzt nur bei der Take Back the Night erlebt. Ich hatte auch keine andere Demo, bei der ich das gesehen habe. Okay, also ihr wart relativ gut vorbereitet auch auf das, was da kam. Aber wurde die Struktur denn in Anspruch genommen, zum Beispiel mit dem Bus, in den Menschen auch mitfahren konnten? Ja, also der Bus war auch schön ausgeleuchtet, da lag eine Matratze drin und da war relativ viel zu essen und zu trinken. Also es war definitiv auch angesagt, dass Menschen, die einfach gerade nicht mehr können, die eine Pause brauchen, sich da reinsetzen können, wann immer. Also die Türen waren hinten immer offen. Und das haben definitiv einige gemacht, um was zu trinken. Und nach der Reeperbahn waren tatsächlich auch ein paar Menschen, die das einfach als Schutzraum kurz brauchten. Also ich selber habe auch mal kurz drin gesessen, einfach weil ich kurz was trinken und was essen wollte und man als Konfliktteam, ich war in einem Konfliktteam, immer sehr aufmerksam ist und guckt, wo kommt Stress her und das wird einfach total anstrengend. Und die mobilen Awareness-Teams, die halt rumgelaufen sind in der Demo, wurden ganz unterschiedlich angesprochen. Also nach der Reeperbahn wurden wir zweimal angesprochen, dass es Menschen einfach nicht so gut ging, weil sie das als halt sehr stressig empfunden haben, aber auch so Sachen wie, wie komme ich hier zu dem und dem Bahnhof, weil da viele Menschen waren, die nicht aus Hamburg kamen. Also es war so eine Allround-Versorgung von zu, also von irgendwie seelischer und psychischer Unterstützung bis hin zu, ja, da vorne gibt es einen Bahnhof oder wir haben jetzt so viel Uhr oder so. Und die Konfliktteams waren immer im Einsatz, also die ganze Zeit. Und die waren auch nachher ziemlich fertig. Also wir hatten ein kurzes Plenum. Ich kann ja auch nicht für alle Teams sprechen, ich war ja nur an einer Ecke. Aber die meisten sind einfach dann nur noch nach Hause gegangen, weil es sehr anstrengend war, auch das Gefühl zu haben, ich muss diese Demo schützen. Und das also schafft man natürlich nicht mit nur vier Konfliktteams, aber da kam viel Input von außen. Auch viele Menschen, die einfach mitlaufen wollten, solidarisch, und das aber nicht so ganz verstanden haben, dass sie vielleicht, dass es vielleicht nicht ihre Demo ist oder dass sie einfach nur mit ihren Bierflaschen hinten dran gelaufen sind und wir halt einfach gesagt haben, hey, das ist unser Konzept hier, wir teilen es euch aus, lest es euch kurz durch, wenn ihr Bock habt mitzulaufen, dann lauft halt hier mit, also in der Demo mit, aber halt nicht irgendwie so als Rattenschwanz hinterher. Also ich hatte von Menschen gehört, dass sie das auch als ziemlich frustrierend wahrgenommen hatten auf der Demonstration, so ein Teil von einer Demonstration zu sein, die die ganze Zeit von außen so einer Aggression ausgesetzt war, bepöbelt wurden und überhaupt nicht so richtig das Gefühl hatten, dann damit umgehen zu können oder agieren zu können und das zu unterbinden, dass sie da von irgendwelchen Mackern, die die Demo begleiten, von außen die ganze Zeit angegangen werden. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Also du sagtest, du warst Teil von so einem Konfliktteam, du warst immer ausgesetzt. Habt ihr Ähnliches von anderen Frauen auch gehört? Oder was ist so im Nachhinein eure Bewertung davon? Könnte da vielleicht anders mit umgegangen werden oder Ähnliches? Ja, so in meinem Konfliktteam, also Gott sei Dank waren die Bullen relativ wenig präsent. Wir haben uns in unserem Konfliktteam darauf vorbereitet, wie gehen wir mit Bullen um, wie gehen wir mit stressigen Aktionen um. Und in unserem Team haben wir halt, wir waren halt irgendwie drei Menschen, die das jetzt schon häufiger gemacht haben. Und wir haben uns alle geeinigt, deeskalativ zu handeln, also vor allen Dingen abzuschirmen, Leute zu informieren oder auch einfach abzulenken, dass sie die Demo nicht stören. Und definitiv war auch Feedback, dass es vielleicht, dass es kein, also es war halt keine militante Demo und auch keine militanten Konfliktteams so. Also das ist, glaube ich, also ich fände es okay, wenn Leute sagen, okay, wir wollen außerhalb laufen, wir wollen Menschen, die uns irgendwie respektlos behandeln oder einfach totalen Scheiß rufen, aggressiver begegnen, aber das war halt nicht zum Beispiel das Konzept von dem Konfliktteam, wo ich drin war. Aber ich kann die Kritik verstehen, aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, die eigenen Grenzen zu achten und zu gucken, wenn da Leute sind, die halt keine Lust haben, aggressiv oder auch körperlich Auseinandersetzungen neben sich stattfinden zu haben, da muss man halt gucken, dass man das auf eine Art und Weise macht, dass nicht Menschen damit konfrontiert werden, die das halt nicht aushalten oder das irgendwelchen Leuten aufoktroyieren, nur weil sie Konfliktteam sind, jetzt aggressiv zu handeln. Aber es gab ja ein Plenum im Vorfeld der Demo am gleichen Abend. Gab es da irgendwie eine Diskussion drüber oder wurde das thematisiert da, wie als Demo gemeinsam mit so einer Aggression von außen umgegangen wird oder was da das Konzept ist, dass das von möglichst vielen Menschen getragen wird? Also von der Demo selber gab es nicht die Tendenz zur Militanz, sondern halt durch Transbis sich abzuschirmen, dadurch einen gewissen Rahmen, auch nochmal Schutzrahmen zu schaffen und durch zu versuchen, dass durch die Konfliktteams gar nicht so viel direkt an die Demo rangetragen wird. Ich kann das voll gut verstehen, dass man sich in so Momenten so ein bisschen also machtlos fühlt und dass es doof ist. Ich hatte das eine sehr ähnliche Situation, wo ich dachte, okay, ich würde da jetzt gerne hingehen und irgendwas machen und nicht einfach hier stehen und das passieren lassen. Das ist, glaube ich, aber eine Planung, die Leute im Vorhinein haben müssen. Also das ist, glaube ich, sehr schwierig in so einer in der Vorbereitung oder so, das mit einzubeziehen oder da darauf hinzuarbeiten, weil dafür braucht es die Leute, die bereit sind, so zu agieren. Und die Leute, die sowas so agieren wollen, ich fände es voll cool, wenn so Leute das einbringen und da dass sowas mit in die Diskussionen im Vorhinein reinkommt. Genau, also vielleicht wäre sowas ja auch auf ein Plenum, das jetzt so an demselben Abend ist, wahrscheinlich auch ein bisschen spät, aber ich denke, das ist ja schon wahrscheinlich so eine Art, ne, zumindest, also wenn kein Konsens, dann schon so ein, alle müssen das irgendwie mittragen, wenn Menschen auf eine gewisse Art und Weise agieren oder zumindest so ein, okay, wenn das passiert, ist das eigentlich für alle okay oder das können alle so ein Stück weit mit umgehen, sonst fühlen sich ja auch andere Menschen wahrscheinlich wieder schlecht, auch wenn sich dann einige selbst ermächtigen. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, den ich immer fühle bei dieser Demo, ist halt auch dieses Empowerment in der Demo zu sein. Und in Bremen letztes Jahr bin ich relativ weit vorne in den Transbis gelaufen. Also die Demo war dann noch komplett ummantelt von Transbis und fand das sehr empowernd, da zu sein und halt auch diesen Schutz durch diese Transbis zu haben. Und ich glaube halt, dass es wirklich zwei Bedürfnisse sind, die da aufeinandertreten, also aufeinandertreffen. Weil wenn Menschen, also wie du schon sagst, sich vorher formatieren und sagen, okay, wir reagieren so und so, kann es natürlich auch zu krasseren Gegenwehrhandlungen kommen oder krassere Angriffe auf die Demo. Und da müsste man halt schon irgendwie vorher kommunizieren, so, weil ich auch weiß von Menschen, die ja mitgelaufen sind, dass die halt nicht so viel Bock auf irgendwie körperliche Auseinandersetzung hatten oder halt totalen Stress mit dem Bullen durch spontane Routenänderungen und so. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, das dann vorher transparent zu machen. Ne? Wenn ich weiß, okay, diese Demo hat vor, zum Beispiel die Route zu ändern oder sehr geballt auf einzelne Personen loszugehen und man muss mit krassen oder mit körperlichen Angriffen vielleicht eventuell rechnen oder die finden statt vor allem, dann müsste man das schon, also ich fände es cool als Demo-Teilnehmerin, wenn das halt transparent wäre, dann kann ich für mich entscheiden, ob ich das will, wenn ich da einmal in den Transbis stehe und auf einmal passiert sowas, ist es ja auch eine Art plötzlicher Gewalt, der ich ausgesetzt bin. So, der wir auch so waren, aber es war halt sehr viel, es wurden auch Sachen schon auch geschmissen und Sachen gerufen, aber die Konfliktteams haben halt wenig oder mein Konfliktteam hat zum Beispiel nicht körperlich aggressiv reagiert, sondern eher abschirmend. Habt ihr davor drüber gesprochen in der? Von uns aus war das nicht mit Teil des Konzeptes auf jeden Fall. Also für uns war klar, okay, wir wollen sowas nicht, haben wir nicht mit geplant, sowas war nicht Teil des Konzeptes auf jeden Fall. Und also das meine ich halt auch, dass es irgendwie möglichst frühzeitig, wenn es Leute gibt, die auf sowas Bock haben, kommuniziert wird, weil dann kann man sich Szenarien überlegen, wie es möglichst cool für alle sein kann, ohne dass das halt, dass halt auch Leute teilnehmen können, die auf zu viel Militanz keine Lust haben. Also dann einfach cool, glaube ich, da möglichst frühzeitig zu versuchen, in dem Rahmen, in dem es möglich ist, einen Umgang damit zu finden. Ja. Also Konfliktteams sind ja auch außerhalb gelaufen, ne? Also wenn jemand sagt, ich habe da Bock drauf, dann können die ja auch außerhalb der Demo laufen und da agieren. Wie war denn der Umgang von Cis-Männern auf der Demo? Ihr hattet ja schon erwähnt, dass einige Cis-Männer dann auch mitlaufen wollten oder sich drangehängt haben. Wie war das? Was für einen Umgang würdet ihr euch wünschen mit den Demos? Und was für einen Umgang gab es dann tatsächlich? Genau, also der Grundsatz, den wir hatten, war, alle Menschen, die auf der Demo sind und wissen, was für eine Demo das ist und in der Demo mitlaufen, sind da und sind da auch richtig. Also es war nicht so, dass irgendwie jemand dafür zuständig war, diese Demo Cis-Männer freizuhalten, weil einfach wir niemanden fremdgendern wollten. Problematisch wurde es dann, als wir losgegangen sind und wir halt geflyert haben und nicht nur die negativen Reaktionen, also da war irgendwie ganz klar, irgendwie Menschen haben gepöbelt und man konnte denen irgendwie sagen, okay, haltet einfach eure Klappen und lasst uns weitergehen. Aber viele Menschen haben halt auch reagiert, dann den Flyer bekommen, da stand drauf, was cis-männlich ist, haben es durchgelesen, haben gesagt, okay, ich bin Cis-Mann, aber ich möchte mitlaufen aus Solidarität. Und da haben wir gesagt, es ist total nett, dass sie solidarisch sind, aber dass es halt nicht deren Demo ist und dass die Solidarität ausdrücken können, indem sie halt nicht mitlaufen. Und das wurde halt nicht immer akzeptiert. Und das war sehr schade zu sehen, weil zu sagen, wir sind solidarisch mit diesen Werten und dann nicht zu akzeptieren, dass das halt diese eine Demo im Jahr ist, die halt Cis-Männer frei ist und halt auch Cis-Männer frei, also die Erste Hilfe, die Anwältin, die Demo-Orga, das ist halt, das gibt's so bei keiner einzigen anderen Demo. Und das war schade und ein bisschen problematisch. Ja. Es gibt auch ja immer wieder die Diskussion darum, ob man die Takebacks in Night Demo nicht öffnen sollte. Vorne ein FLTI-Block, hinten solidarische Cis-Männer oder auch alle, die nicht in den Block wollen. Ich persönlich bin dagegen. Ich glaube, die Demo zieht ihre Kraft auch daraus, dass alle, die an der Demo teilnehmen, direkt betroffen sind von dem, was auf der Demo thematisiert wird, und das ist halt auch einfach nochmal ein Unterschied, direkt betroffen zu sein oder sich solidarisch zu zeigen und sich halt einmal im Jahr einen Tag zu nehmen, wo man nur mit Leuten, die direkt betroffen sind, so etwas organisiert und auf die Beine stellt, finde ich als sehr empowernd, dass das geht, dass das möglich ist, und gibt mir sehr viel Kraft, und für mich würde das aufgebrochen werden, wenn man die Demo öffnen würde. Genau, aber da gibt es, glaube ich, einfach unterschiedliche Einschätzungen zu. Okay, und was wäre denn jetzt euer Fazit von der Demo? Fandet ihr die Demo gut oder schlecht? Oder wie habt ihr das Ganze erlebt? Ich find's eine ganz besondere Demo. Also ich fahre auch gerne 2-3 Stunden Auto zu dieser Demo hin in eine andere Stadt. Oder bin ich auch nach Bremen gefahren. Letztes Jahr halt 2 Jahre als Teilnehmerin und hatte da halt diesen empowernden Effekt total, dass ich da mitlaufen konnte und dass ich sehr solidarisch fand untereinander und dass es total Wahnsinn ist, dass Leute aus Wien angeflogen kommen und irgendwie 5, 6, 7 Stunden aus Greifswald fahren. Dann klar, irgendwie Leute aus Lüneburg waren da, Berlin, Göttingen, eine totale Vernetzung stattfindet. Also ich zufällig mit Menschen ins Gespräch kam, mich mit denen vernetzen konnte, oft auch, weil sie irgendwie feministisch und politisch arbeiten. Dieses Jahr bin ich als Konfliktteam mitgelaufen und fand es total wichtig, dass diese Demo stattfinden kann und wollte mich beteiligen und fand es aber dadurch natürlich einfach sehr viel anstrengender und hatte einen anderen Fokus. Also mein Fokus war dieses Jahr nicht nur das empowernde Miterleben, sondern halt auch irgendwie die Demo von außen zu betrachten und zu gucken, okay, wo sind Stressoren, und dadurch fand ich sie anstrengender diesmal, die Demo. Gerade die Reeperbahn-Tour, so einen Abschnitt hatten wir in Bremen einfach nicht. Und fand es aber trotzdem sehr schön. Also danach hatten wir noch eine Kneipe in einem Ort und das war auch total toll, dann noch zusammen ein bisschen zu tanzen. Aber ich fand es an sich sehr anstrengend, weil sehr viel Kritik von außen kam. Nichtsdestotrotz fand ich es eine schöne Demo, eine wichtige Demo. Ja, ich fand es im Großen und Ganzen auch gut, und es hat mir viel gegeben, auch das Ganze auf die Beine zu stellen, dass es geklappt hat. Das war unglaublich wenig Zeit und sehr viel Stress davor, und es ist gelaufen so, und es hat funktioniert und wir haben so viel Ressourcen da in kürzester Zeit gefunden, und das war ganz toll zu erleben. Dieses Jahr auch der Abschnitt vor allem am Hamburger Berg hat mich extrem gestresst. Das war nicht cool, aber sonst fand ich's, was ich so mitbekommen habe, fand ich es positiv. Ja. Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Interview auf jeden Fall und hoffentlich bis zum nächsten Take Back the Night. An dieser Stelle spielen wir Teile aus einem Redebeitrag über Rassismus, Feminismus und Szenekritik ein. Es wurden mehrere Teile zusammengeschnitten, um einen Überblick über den Beitrag zu vermitteln. Angemerkt werden kann an dieser Stelle, dass dieser Beitrag von mehreren Frauen, mit denen wir gesprochen haben, als einer der kämpferischesten wahrgenommen worden war. Ich habe mir lang und breit Gedanken gemacht, an wen ich diesen Redebeitrag eigentlich hauptsächlich richten möchte, und habe mich schließlich für euch, für uns, für die Demo entschieden. Das bedeutet keinesfalls, dass sich nicht auch all diejenigen gerne angesprochen fühlen sollen, die am Rand stehen. Das bedeutet nur für mich, nicht meine Ressourcen an die zu verschwenden, die ich ohnehin nicht erreichen kann, weil sie mein Gerede lieber abtun, als sich unter Umständen zur Selbstreflexion bewegt zu sehen. Die aber umso lieber mit Afro-Perücken besoffen über die Reeperbahn torkeln, weiblich gelesene Körper objektifizieren und sich selbst als Pickup-Artist stilisieren oder teils POC für Sex- oder Care-Arbeit bezahlen, nur um sie im nächsten Moment herabzuwürdigen und am Rande der Gesellschaft zu verorten. Im antimuslimischen Rassismus ist das wohl gängigste Beispiel des genderspezifischen Rassismus die Kopftuchdebatte. Auch meist weiße FeministInnen entmündigen Muslime, indem sie die selbstbestimmte Wahl, sich zu verschleiern, die durchaus auch als emanzipatorischer Akt verstanden werden kann, absprechen. Muslimische Männer werden hier als Patriarchen benannt und in unserer vermeintlich gleichberechtigten Gesellschaft als ultimative Homo- und Transphobe markiert. Westliche FeministInnen stilisieren sich damit zu sogenannten BefreiungskämpferInnen der ethnisierten Opfer dieser Unterdrücker. Dabei führen sie so selbst kolonialistische Gewalt fort. Entscheidend ist, dass beide spezifischen Ausprägungen des Rassismus die Funktion erfüllen, von eigenen Privilegien und diskriminierenden Handlungen abzulenken, diese zu verschleiern. Darüber hinaus verorten sie die betroffenen Subjekte außerhalb und schließen sie somit auch aus der queerfeministischen Szene aus, als gäbe es keine homo- oder transidentifizierten oder anders als heteronormativ performende Muslime. Ähnliches gilt für das Filtern zum Beispiel bestimmter Aussagen. Die Illusion der absoluten Kontrollierbarkeit des eigenen Denkens und Sprechens verwischt, wie sehr sich Rassismus und Sexismus in uns eingeschrieben haben. Eine aus Angst, etwas Falsches zu sagen, wohlüberlegte, aber nicht zu Ende reflektierte Aussage im Plenum oder andernorts verhindert dann die nötige Intervention sowie Diskussion über weiter bestehende Herrschaftsstrukturen. Ich vermute auch dies als einen Grund dafür, dass noch immer wenige POC in linksradikalen und queerfeministischen Bewegungen Fuß fassen. Ähnlich sieht es mit diskriminierenden Witzen aus, die sich gern auch mal sogenannte Freundinnen, Kolleginnen, Familienmitglieder etc. nur mal kurz leisten, eben weil sie es können. Sie halten privilegierte Machtstrukturen auch unter uns aufrecht und bieten aufgrund der vermeintlichen Harmlosigkeit wenig Angriffsfläche und im Falle rassistischer Scherze entfällt meist das Bestrafungsmoment, da sich die betroffene Person unter Weißen in der Isolation befindet. Ich kenne solche Beispiele hauptsächlich aus meiner Schulzeit zuhauf und erinnere mich oft genug, peinlich berührt oder besonders laut mitgelacht zu haben, nur um nicht noch mehr aufzufallen, um potenziellen Angriffen zu entgehen, um nicht die Spielverderberin, die Pedantin zu sein und schließlich, um ja nicht in einen Topf mit denen geworfen zu werden, die mit negativen Eigenschaften belegt werden. Alle haben die gleichen Rechte, auch wenn wir mit der Wahrnehmung unserer auffallen. Wir fallen also heute und hier ein, denn das ist auch unsere Straße. Also good night, white and maca pride, this is our night. Jetzt haben wir noch zwei kurze Interviews für euch, die durch persönliche Eindrücke aus unterschiedlichen Perspektiven eine etwas breitere Vorstellung von der Veranstaltung vermitteln. Billy is ready to dance. Ja, wir sprechen jetzt mit einer Aktivistin aus der Frauenbewegung der 70er Jahre und fragen einfach mal direkt drauf los, wie hast du die Take Back the Night Demo erlebt? Auf jeden Fall ist es schon anzuerkennen und besser als gar nicht, dass sie sich die Mühe gemacht haben, diese alte Tradition der Frauenbewegung, wo wir in den 70er Jahren Tausende waren, noch wieder weiter nicht einschlafen zu lassen, dass sie stattfindet. Aber was mich daran immer wieder auch bei jedem Redebeitrag letzten Endes mir aufgefallen ist, dass sie nicht kämpferisch genug sind, dass sie von Frauen reden, als ob sie selber nicht betroffen sind. Sie haben nicht diese Vehemenz, dieses Zorn, dass sich das was verändern muss. Das ist ein gut Take Back the Night, das war für uns immer eine Selbstverständlichkeit, dass wir nachts genauso rumrennen wie am Tag. Darum geht es nicht nur. Es geht darum, dass sie nicht dieses zornige, vehemente, kämpferische haben. Die Inhalte waren ja nicht schlecht, aber wie sie das vermittelt haben, das war so, als ob sie von Frauen aus vom anderen Planeten redeten oder von Frauen, die furchtbar betroffen sind, aber sie selber gar nicht. Also sie haben keine Betroffenheit gezeigt, keine Vehemenz, nicht das Kämpferische im Aufruf, wie sie das vermittelt haben. Inhalte waren okay, aber wie? Also da musste ja auch ein bisschen was dahinter stehen, ne? An Zorn und an kämpferischen Elan und auch an Betroffenheit. Die haben so getan, als ob das weltweit so Frauen, andere betrifft, sie selber aber nicht. Die sind ja auch so groß geworden, haben ja an nicht zu leiden gehabt. Wir haben ja schon das meiste erkämpft. Deswegen gab es Frauenzentren, Frauenhäuser, BIF, ZIF. Alles das haben wir erkämpft und daraufhin ist die Frauenbewegung leider auch von der Straße gefegt. Sie kriegten Gehalte, die Mieten wurden bezahlt, haben wir das gesammelt, im Frauenzentrum Hornstraße. Das ist dann alles, der Staat wollte uns von der Straße fegen, weil wir keine Ruhe gegeben haben. Ne? Weil wir immer wieder gekräht haben, wir sind Frauen, wir sind viele, wir haben die Schnauze voll und haben Frauenärzte, die Praxen und Kongresse gestört. Da mit Blut getränkt, also mit Ketchup, Watte und da rumgeschmissen, dass sie die Schmiere holen wollten. Der Hartmann-Bund, Erzreaktionär, waren alles alte Nazis noch in den 70er Jahren. So, und dann musste mal Ruhe sein, die konnten uns ja nicht alle verhaften, haben sie auch nicht gemacht. Aber sie wollten uns von der Straße und das haben sie geschafft, indem sie alles schön beschäumt haben. Dafür, wo wir gekämpft haben. Frauenhäuser, Frauenzentren, Frauenberatungsstellen. Sogar psychosoziale, alles wurde beschont. Aber das ist sehr häufig so bei solchen Kämpfen, dass dann nach einer Weile einfach das wieder so eine Art Rollback gibt. Also es gibt so eine... Backlash, ja. Es gibt Anfang der 80er Jahre hat Susan Faludi ein Buch geschrieben, amerikanische Feministin, ziemlich jung noch gewesen, so ein Wälzer, Backlash, das Patriarchat schlägt zurück. Und dass es aber so schlimm werden, dass sie jetzt schon wegen der Fickerei Seminare veranstalten, um einen wegzustecken, verstehst du? Da hätten wir ja nicht mal, wenn uns das einer erzählt hätten, hätten wir ja nicht mal vor geträumt, das hätten wir ja nicht geglaubt, dass das so schlimm wird mit dem Backlash. Und ich habe jetzt ein Buch gelesen über Sklaverei. Weltweite große Konzerne, da verdienen sie mehr mit Frauenhandel als mit Rauschgift und Waffenhandel zusammen. Verstehst du? Das sind große internationale Konzerne, die Frauenmädchen handeln, bis zu Babyfickerei. Das ist ja alles kriminell. Das habe ich jetzt gelesen, so ein Wälzer von einer mexikanischen Feministin. Sklaverei. Geht nur um Frauenhandel, wie das organisiert ist. Hätten wir nicht für möglich gehalten. Und das ist so schlimm, wie der wird. Verstehst du? Ne? Naja, aber da kann man sagen, das ist halt typisch, ne? Wenn der Staat oder das System sich zu Reformen durchringt, um die Leute zu besänftigen, am bestimmten Punkt geht es dann einfach zurück, wenn es keine Revolution gibt, wenn nicht wirklich alles radikal verändert wird. Ja, genau. Und dass diese ganzen Beratungsstellen und das alles Frauenhäuser vom Staat dann und 218 haben wir ja auch das, dann diese Fristenlösung und so weiter mit Beratung, also vorher war ja alles kriminell und verboten. Wir waren ja eigentlich, als wir abgetrieben haben, Verbrecherinnen, so wie bei den Nazis. Das ist ja alles, ne? Aber wir hätten uns nicht zufrieden geben dürfen, weißt du, dass sie so ein bisschen uns entgegengekommen sind. Ne? Wir haben ja auch, das Patriarchat muss weg und der größte Zuhälter ist der Staat, laufen auf der Straße rumgekräht. Ne? Also das ist natürlich dann nicht mehr passiert. Wir haben uns dann, letzten Endes haben die Frauen Gehälter bekommen und die Frauenbewegung war Ende der 70er Jahre fast zerschlagen. Ne? Durch diese Zugeständnisse, die sie uns gemacht haben. Ja, und da wurden die Frauen bezahlt und weißt du, wenn sie dann bezahlt werden, nicht, dann wechseln sie auch die Fronten. Die Grünen waren damals noch voll feministisch, auch bevor sie die Partei gegründet haben, richtig feministische Manifeste geschrieben, nicht, ein sogenanntes Müttermanifest, wo sie das alles praktisch radikal kritisierten. Staat, Familie, wie das Öcalan jetzt in seinen großen Verteidigungsschriften macht, Staat, Gewalt. Also da beginnt das Elend im Privaten. Und wir haben ja auch gesagt, das Private ist politisch. Aber wir haben uns zu früh letzten Endes durch ihre Konzessionen, da die sie uns gemacht haben, und dann praktisch zu Kreuze gekrochen, auf Deutsch gesagt. Ja, und was dabei jetzt rauskommt, ich meine, das ist eine andere Generation, die könnten jetzt schon meine Enkel sein, die jetzt aktiv sind. Ne? Insofern ist das okay, aber die Betroffenheit ist nicht mehr da, die wir hatten. Verstehst du? Nein, man fühlt nicht, wie sie reden, dass sie selbst betroffen sind. Sie sind nicht fühlend, nicht kämpferisch und nicht zornig. Ne? Ja, so, das war's dann. Ne? Du warst Teil einer der letzten organisierten Reihen auf der Demo. Vielleicht kannst du sagen, wie dein Eindruck von dort war oder wie du die Demo wahrgenommen hast? Ja, hallo. Genau, also mir ist an der Demo sehr gut aufgefallen, dass der Organisationsgrad echt beeindruckend war. Also ich bin absolut Fan von dem Konzept geworden, organisierte letzte Reihen zu stellen, weil das einfach so dieses Standardbild von hinten zerfleddert es sich verhindert und man eben auch nach hinten geschlossen und eben bei einer solchen Demo auch geschützt ist. Das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Genau, dadurch, dass ich eben hinten in einer der letzten organisierten Reihen gegangen bin, ist mein Blick halt auch sehr eingeschränkt. Also ich habe die Demo die ganze Zeit von da aus wahrgenommen. Genau, und was mir dabei vor allem aufgefallen ist, ist, dass wie die Organisatorinnen das schon befürchtet hatten, es wohl vor allem hinten Stress gab. Was für Stress? Es gab nämlich eine ganze Menge Stress, also vor allem pöbelnde Leute, pöbelnde Männer, eben aber nicht nur Männer, auch viele Frauen. Versuche an die Demo ran, in die Demo reinzukommen. Genau, und das eben vor allem ab der Zwischenkundgebung Hainheuerstraße, Ecke Simon von Utrecht, bis hinter St. Pauli, also bis unten, bis man dann unten an der Hafenstraße angekommen war. Und das war im Vergleich zu der Demo vor 2 Jahren ja ein ganz schön großes Stück über den Kiez und hat die Demo deshalb auch deutlich mehr geprägt. Genau, also das Problem war halt so ein bisschen, es gab ja diese Konfliktteams, die organisiert waren. Dazu kann ich sagen, entweder waren es zu wenige, weil sie die ganze Zeit beschäftigt waren, oder die waren vielleicht teilweise auch nicht ganz darauf gefasst, was da ihr Job sein würde. Also ich kenne auch Leute, aus die da beteiligt waren, so dass jetzt nicht nur ich rede über die, sondern ich stehe auch mit denen im Austausch. Aber also zumindest da, wo wir waren, nie, wenn Leute Konflikt gesucht haben, war das Konfliktteam da oder eins von den Konfliktteams, um mit denen diesen Konflikt auszuhandeln. Was halt zu der Situation geführt hat, dass wir oft hin und her gerissen waren zwischen, bleiben wir jetzt in unserer Kette, und dazu gehörte halt auch, dass direkt vor den organisierten letzten Ketten ist ja dieser Awareness-Bus gefahren mit offenen Türen. Also jedes Mal, wenn wir uns aufgelöst haben, entstand hinter diesem Bus halt so eine Lücke, was ja auch explizit nicht gewünscht war. Oder so lösen wir uns jetzt mal kurz auf und klären etwas am Rand, was auch passiert ist, aber was dann immer sehr chaotisch wurde. Aber manchmal war das dann halt nicht weiter zu ertragen, einfach weiter zuzugucken. Ich sage das vor dem Hintergrund, dass ich solche feministischen Demos immer cool finde. Das hat für mich zumindest immer ein empowerndes Moment. Ich finde es immer richtig cool, solche Demos auf die Beine zu stellen, mitzulaufen, laut und kraftvoll präsent zu sein. Aber Also gerade dadurch, dass bei der Demo in diesem Jahr die Strecke über den Kiez so lang war, hat leider auch der Eindruck ziemlich viel Raum eingenommen, dass es halt sehr frustrierend ist, wenn man durch die Straßen läuft und skandiert, Macker haben heute nichts zu lachen und man wird die ganze Zeit ausgelacht und guckt nur zu. Also man fühlt sich dann doch, das schlägt dann halt so um, man fühlt sich halt auf einmal doch wieder sehr machtlos und ja, das ist halt, irgendwann wird es dann auch zur Farce, wenn man halt die ganze Zeit so den Dicken markiert und sich dann aber alles gefallen lässt. Ich glaube, vielleicht das zum Abschluss, das Problem war, dass das eine sehr konfrontative Demo war mit einem deeskalativen Konzept. Das wirft halt solche Probleme auf. Was nicht unbedingt heißt, dass hätten wir ein eskalativeres Konzept gefahren, alles viel besser gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht auf der Reeperbahn auch mies auf die Fresse gekriegt. Das, ne, insofern heißt es jetzt nicht unbedingt, das wäre dann besser gewesen. Nur ich glaube, da liegt so ein bisschen die Krux des Problems. Ja, aber es ist dann schon auch die Frage, geht man dann nicht über den Kiez oder organisiert man sich einfach anders oder so, ne? Ja. Also, weil eigentlich habe ich auch gedacht, es ist ja cool, wenn es so eine Demo gibt und wenn sie irgendwie kraftvoll geht, aber ist dann halt die Frage, ob man dann irgendwie jeder Einzelne oder jeder einzelne TeilnehmerIn sich dann irgendwie anders organisiert und auf andere Sachen einstellt oder es halt mehr Teams gibt, die sich dann halt vorbereiten. Ja, das kann ich halt auch nicht so eindeutig auflösen in eine Richtung. Also ja, nur noch da zu demonstrieren, wo es halt eh niemanden stört, dann kann man das halt auch lassen, weil das ist nicht Sinn und Zweck dessen, also ob ich jetzt in meinem kleinen Kämmerlein zu Hause irgendwie vor mich hin feministisch bin, das interessiert halt irgendwie keinen Quark. Genau, aber man muss halt damit rechnen, dass wenn man provoziert, zu Recht provoziert, ich meine das jetzt nicht negativ konnotiert, dass man sich halt entweder auch zur Wehr setzen können muss oder ja, halt diese Lücke klafft, die halt bei einigen Leuten mehr, einigen Leuten weniger ganz gegenteilige Erfahrungen bereitet als Empowerment. Ja. Ja, cool. Vielen Dank für deinen Eindruck. Gerne. Zum Schluss dieser kleinen Reportage möchten wir noch einmal loswerden, dass es natürlich einige Überschneidungen an Gesagten gibt. Wir aber in Anbetracht der Tatsache, dass es noch keine kollektive Aufarbeitung gibt, es spannend fanden, Statements von unterschiedlichen Menschen einzufangen. Wir bedanken uns bei unseren InterviewpartnerInnen, den Freundinnen, die uns die Mitschnitte von der Demo zur Verfügung gestellt haben und nicht zuletzt bei dem kleinen Monster unserer Redaktion für das Produzieren der lebendigen Hintergrundkulisse im ersten Interview. Wir hatten beim Basteln eine Menge Spaß. Sleeping on the last, better listen. Gangster of love, tell your dub in the kitchen. Cooking the masterpiece, who got the spatula? Hamming it up, yo, smiling for the cameras. Nothing to prove, I'm a force to be reckoned. Vicious and seditious, row against the bitches. Never compare me to another, I'm an orphan with my own style. Thugging on these silly dime a dozens. I'm just a diamond in a rough and a rugged. Shining from the pressure, love my imperfections. All of the money in the world couldn't buy me. and your manners are appalling when you rhyme in. Lady of grace, like Mary Magdalene, pussy making miracles, all the rest is average. Repeat the mantra on a daily, two words, fuck you, two more, pay me. Fire in the sky, life's a bitch and then you die, you gon' sit and let it slide or you gon' get up, get up. We public school kids learning real life lessons while the rich get richer, the poor get poorer. They took our last name, put us in the slave quarters. A menace with my paper and my pencil. Watchdog, I'm the one to blow the whistle. And I ain't talking short, I'm talking about real issues. Like why too short, still call women bitches. Black and brown men in the pen in the millions. And why I can't wear what I want, mind your business. The martyrs didn't die for a mention, so I ain't putting out no sex tape for retention. Cause black and brown people in the South, they still lynching. A woman getting raped every 25 seconds. That's why I ain't afraid of these thugs, cause we live by the gun, so we die by the gun. Fire in the sky, life's a bitch and then you die. You gon' sit and let it slide or you gon' get up, get up. This country was built on gangs, you know. I think this country still is run on gangs. Republicans, Democrats, the police department, the FBI, the CIA, those are gangs. You know what I mean? The correctional officers. I had a correctional officer tell me straight up, we the biggest gang in New York State. Straight up, you know what I mean? So this whole country is built on gangs. We just have to not be so self-destructive about it. Organize, you know? Kommen wir nun zu unserer Gefangenenrubrik dieser Sendung, der Rubrik für und mit kämpfenden Gefangenen. Da sich dieses Mal, wie eingangs erwähnt, alle Beiträge mit Hungerstreiks beschäftigen, am Anfang einige Überlegungen zu diesem nicht unumstrittenen Kampfmittel. Kritik gibt es ja hauptsächlich an unbefristeten Hunger- und Durststreiks, die von manchen auch als Todesfasten bezeichnet werden. Einer der wirklich kritischen Momente dabei ist der Druck, der bei dieser Form des Widerstandes eben nicht nur auf den Staat, den Knastapparat oder das System ausgeübt wird, sondern auch auf Angehörige und MitstreiterInnen vor wie hinter den Mauern. Es ist schwer, auf die oft aufgrund von im Knast erfahrenen Formen der Unterdrückung spontan begonnene Nahrungsverweigerung angemessen zu reagieren. Und so laufen diese, nicht selten mit äußerster Vehemenz geführten Kämpfe, häufig ins Leere, oder werden vom Knastapparat abgewickelt, ohne eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Die Kämpfe, die in unser Bewusstsein dringen, sind also meistens von GefährtInnen, die auf die eine oder andere Weise Kontakt zu organisierten Menschen draußen haben. Und dennoch ist es meist schwer, sich so abzustimmen, dass ein Kampf derart koordiniert stattfindet, dass die Stärke entwickelt werden kann, die nötig ist, um dieses Knastsystem auch nur stellenweise in die Knie zu zwingen. Das ist also das Spannungsfeld, in dem Menschen drin wie draußen an ihre Grenzen und darüber hinauskommen und in dem es auf der Hand liegt, dass es zwischen den unterschiedlichen Akteuren zu Brüchen kommen kann. Dennoch denke ich, kann und darf den Gefangenen dieses Mittel nicht abgesprochen werden. Denn in Anbetracht der mangelnden Möglichkeiten, die einer Gefangenen in dem System, dem sie ausgeliefert sind, zur Verfügung stehen, um sich zur Wehr zu setzen, ist es oftmals das Einzigste, welches wirklich eine gewisse Kraft entfalten kann und somit eine Möglichkeit der Selbstermächtigung darstellt. Wir werden nun über 4 aktuelle Hungerstreiks eher kurz berichten, um euch auf diese hinzuweisen und eventuell zu ermuntern, euch eingehender mit diesen zu beschäftigen. Und im Anschluss das angekündigte Update zu dem Hungerstreik in Griechenland einspielen. A clavar los cuchillos de la guerra social, un cuchillo con veneno contra la normalidad, que desangra la paz, que desvanezca la moral, que no vuelva a respirar con el peso de este puñal. No queremos ser obreros, queremos romper el trabajo, queremos gritar los desgarros de nuestro odio condenado. No queremos ser ciudadanos, queremos quemar las ciudades, degollando los monumentos de los que quisieron civilizarte. Somos amantes de un fuego inconquistable hacia el terreno. In Chile sind die 3 AnarchistInnen, Juan, Natalie und Guillermo, seit dem 13. April in einen Hungerstreik getreten. Das ist, auch wenn die 3 Flüssigkeit zu sich nehmen, inzwischen eine ganz schön lange Zeit. Wir hatten über die zunächst 4 Beschuldigten in einem Verfahren, das unter anderem wegen einer in der Metrostation Escuela Militar gelegten Bombe eingeleitet worden ist, in vorangegangenen Sendungen schon mehrfach berichtet. Die Beschuldigten streiten weiterhin jede Beteiligung an den Anschlägen in der Metro konsequent ab, und es gab einiges an Diskussionen über den Umgang mit Solidarität in diesem Zusammenhang unter den Compas in Chile. Die 3 hatten vor ihrem Kampf, in dem sie einige Forderungen auf die Agenda gesetzt haben, mit einem Brief den Aufruf zu den Aktionstagen vom 10. bis 20. April für die Gefangenen des sozialen Krieges begrüßt und sich damit in einen größeren Kontext gesetzt. Der Aktionstag war von unterschiedlichen rebellischen Langzeitgefangenen initiiert worden. Eine ihrer Hauptforderungen, welche aus dem am 13. veröffentlichten Brief hervorgeht, ist die sofortige Freilassung ihres Compa Enrique, welcher seit dem 6. April in Untersuchungshaft sitzt, da ihm nun auch der koordinierte Angriff auf 2 Polizeistationen zur Last gelegt wird, der einen weiteren Vorwurf in dem Verfahren darstellt. Außerdem fordern sie unter anderem das Unterlassen von Angriffen gegen Menschen, die sich solidarisch mit Inhaftierten zeigen, die Verlegung von Natalie in einen normalen, in Anführungsstrichen, Trakt, raus aus den ISO-Haftbedingungen, das Ende von auf DNA basierten Anklagen und einige mehr. Soweit in Kürze. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit den Texten, die es rund um das Thema gibt, zu beschäftigen. Auch in der BRD gibt es immer wieder und auch aktuell Hungerstreiks, zu denen es leider mit den solidarischen Reaktionen oft viel mauer aussieht als bei vergleichbaren Kämpfen in anderen europäischen Ländern oder sonst wo auf der Welt. Das hat mit Sicherheit unterschiedliche Gründe, auf die ich an dieser Stelle jetzt einmal nicht genauer eingehen werde. Aber einer ist mit Sicherheit auch, dass sich ein großer Teil der sogenannten radikalen Linken im deutschsprachigen Raum sehr schwer damit tut, sich mit Menschen aus politischen Organisationen anderer Länder solidarisch zu zeigen. Dies mag zum Teil zu Recht an einer Skepsis liegen, die aus der jüngeren deutschen Geschichte resultiert, in der oftmals ausländische Befreiungsbewegungen unreflektiert abgehypt wurden. Aber häufig sind wohl eher Berührungsängste mit einer anderen Kultur oder ein aus meiner Sicht komischer Begriff von Solidarität die Ursache. Ich muss nämlich nicht deren Linie unterschreiben, um mich mit einem Menschen, der von diesem Knastsystem unterdrückt wird, solidarisch zeigen zu können. Auch wenn es sicher Sinn macht, zu schauen, wer das ist, wenn Mensch sich über das Ausdrücken von Solidarität hinaus für und mit Gefangenen organisieren möchte. Konkret ist gerade Güla Ferit aus der JVA Berlin-Pankow, die wegen § 129b Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu 6,5 Jahren Knast verurteilt worden ist, seit dem 6. April in einem Hungerstreik, um gegen unterschiedliche Haftbedingungen zu protestieren. Unterstützt wird sie durch die Gefangenen Yusuf, Özgür, Musafer, und Sonur, die sich seit dem 13.05.2015 in einem Soli-Hungerstreik befinden. Güla Ferit fordert unter anderem die Beendigung des Mobbing durch Mitgefangene und der Zensur ihrer Post. Es ist wichtig, sich auf unterschiedlichste Weise solidarisch auf diesen Kampf zu beziehen, um den Druck auf die JVA zu erhöhen und der Gefangenen zu ermöglichen, ihren Kampf würdevoll zu beenden. Denn auch wenn es inzwischen außer dem Hungerstreik mehrere Gefangener und Menschen vor den Mauern sowie mindestens einer Demonstration einiges an Solidaritätsbekundungen gab, war das wohl leider noch nicht geeignet, die Anstaltsleitung zum Einlenken zu bewegen. Lassen wir Güla Ferit nicht alleine. Informiert euch zu ihrem Fall. Auch in Hessen ist der Gefangene Özkan seit dem 7. Mai in einem unbefristeten Hungerstreik. Er protestiert damit gegen seine Verlegung in diese JVA, in der sie ihm nicht gestatten, seine Kleidung zu tragen und ihm seine technischen Geräte wie andere wichtige Utensilien vorenthalten. Er fordert die Verlegung in ein anderes Gefängnis, in dem ihm das Tragen seiner eigenen Kleidung gestattet wird. Unterstützen wir Özkan in dem Kampf um seine Würde. Die letzte Kurzmitteilung, die wir an dieser Stelle aufgreifen, wurde von Thomas Meyer-Falk veröffentlicht, der in der JVA Freiburg in sogenannter Sicherungsverwahrung ist und regelmäßig über den Knastalltag berichtet. Und zwar gab es einen Hungerstreik der Strafgefangenen in der JVA Freiburg. Beteiligt hatten sich an dem Hungerstreik wohl einige Dutzende Gefangene. Laut dem Justizministerium aus Stuttgart waren 70 Gefangene beteiligt. Der Auslöser für die sogenannten Russlanddeutschen, in deutschen Knästen laut Erzählungen eine der stärksten organisierten Communities, war wohl zunächst die Situation in der Gefängnisküche. Ein dort eingesetzter Insasse soll es mit der Hygiene nicht so genau genommen haben. Der Protest hatte zwischenzeitlich eine beachtliche Größe erreicht und sich nicht nur auf das Mittel des Hungerstreiks beschränkt, so dass Thomas in seinem Artikel in Bezug auf die Härte der Auseinandersetzung schrieb: Viele der jetzt Protestierer werden einen hohen Preis für ihren Widerstand zu zahlen haben. Isolationshaft, Verlegung in andere Anstalten und damit der Verlust der bisher aufgebauten sozialen Beziehungen und womöglich auch zusätzliche Haftkosten, denn die Anstalten in Baden-Württemberg behalten sich vor, für alle medizinisch erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit einem Hungerstreik die Gefangenen in Regress zu nehmen. Leider muss Mensch sagen, dass sich im Nachhinein herausstellte, dass wohl eine nicht unerhebliche Rolle für den Protest der Gefangenen die Tatsache gespielt hatte, dass der Gefangene, der den privilegierten Posten in der Gefängnisküche innehatte, homosexuell ist. Das zeigt einmal wieder, wie wichtig es ist, zu versuchen, gesellschaftliche Verhältnisse aufzubrechen und die Auseinandersetzung zu suchen, um emanzipatorische Veränderungen zu ermöglichen. Denn wenn uns das nicht gelingen sollte, werden wir immer wieder damit konfrontiert sein, dass drinnen wie draußen gerade die Kräfte, welche die Freiheit der anderen mit Füßen treten, die sein werden, die am besten organisiert und skrupellos genug sind, Macht und Herrschaft auszuüben. Genaueres findet ihr im Artikel von Thomas. Τα γραπετούμενα δε βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη βολή στη σιγή. Κι εδώ τον τόπο παίζει σαν τη φύγη. Ρίχνω αλάτι στη βάθια του πληγή. Τάζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Γυρνά στον κόσμο πουθενά, δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συναντήσω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω από τα χρώματα, πληθαίνω από τα αρώματα. Μαγευόμαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό. Στεγαστρό φτιάχνω φωτιά. Για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστώ. Das folgende Interview ist ein Update zu dem Hungerstreik, der von Inhaftierten des DAG, Netzwerk der kämpfenden Gefangenen, vom 2. März bis zum 18. April geführt wurde. Der Streik war beendet worden, nachdem aus Sicht der Gefangenen wichtige Teile ihrer Forderungen erfüllt worden waren. Aber lassen wir nun die Comrades aus Griechenland erzählen. Ja, wir kommen nun zu unserem Update, zu unserem letzten Interview, das wir über den Hungerstreik in Griechenland geführt hatten. Und wir werden jetzt versuchen, wie letztes Mal angekündigt, euch auf den aktuellen Stand zu bringen und dann noch etwas ins Detail zu gehen, was die Unterstützungsarbeit der Gefangenen angeht. Ich sitze jetzt hier mit zwei griechischen Gefährtinnen, die sich netterweise Zeit genommen haben. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Und wir fangen einfach erstmal damit an. Die Entscheidung im Parlament ist ja jetzt vorbei und der Hungerstreik wurde von den Gefangenen abgebrochen, soweit ich das mitbekommen habe. Und ja, wie ist die momentane Situation? Was wurde im Parlament entschieden und wie genau sah die Entscheidung der Gefangenen aus, jetzt dann den Hungerstreik abzubrechen? Die Forderungen waren natürlich, die sind bekannt, gegen Antiterrorgesetz 187, 187a, wie in Deutschland 129 und A und D. So. Und wir erwarteten, dass die Syriza, also die Regierung, das nicht natürlich geben würde. Also die würden das nicht abstimmen. Als Forderung. Die würden das, also diesen Antiterrorgesetz, nicht abschaffen. Ja? Dann eine andere Forderung war für Savas Xiros, dieser Mitglied vom 17. November, der halt so 98% erblindet ist. Ja, danke. Und der kann sich nicht bewegen und so. Wir wollten, also die Forderung war, ihn freizulassen. Und das war teilweise so gegeben als Forderung. Savas Xiros nämlich wird draußen mit elektronischer Fußpresse, Fußfessel. Und zu Hause musste er bleiben. Was als Gesetz jetzt, zu diesem neuen Gesetz, gilt für all die Leute, die über 80% behindert sind, sozusagen. Und die können zu Hause bleiben und mit Fußfessel. Das Problem ist aber, dass für Savas Xiros einen großen Druck von USA haben, nicht nur als Bewegung, als Land im Allgemeinen, die Regierung hat auch. Und das war so ein großes Thema auch in den Medien. Und wir wissen noch nicht, was mit Savas Xiros passiert wird, genau. Wegen dem Druck von den USA. Der Druck kommt daher, dass der 17. November auch Anschläge gegen die amerikanische Botschaft gemacht hat, wenn ich richtig liege? Ja, und nicht nur. Das 17. November hat auch mindestens 5 Amerikaner hier in Griechenland getötet. Amerikaner, also die Amerikaner, die in Botschaft gearbeitet hatten oder irgendwie so einen Zusammenhang mit der Armee von USA zu tun hatten und so. So eine andere Forderung war das mit Vermummungsgesetz, was aber von Syriza, das vor den Wahlen sowieso kann man sagen, nicht die haben das nicht versprochen, aber die wollen das abschaffen. Trotzdem haben sie das jetzt nicht total abgeschaffen, sondern teilweise. Die haben das für die Demos abgeschaffen, aber für die Banküberfälle haben sie das minimiert, also von 10 Jahren zu 5 Jahren. Also das gilt noch für diesen Fall. Also, ja. Das heißt, um das nochmal zu erklären, Menschen auf Demonstrationen in Griechenland können sich weiter, ohne dafür belangt zu werden, vermummen. Aber Leute, die sozusagen während einem Bankraub eine Vermummung tragen, bekommen schon allein für die Tatsache 5 Jahre aufgebrummt, wobei es vorher 10 waren. Was die Forderung über DNA betrifft, das ist auch teilweise sozusagen gegeben, weil die Forderung war, dass mindestens es keine gewaltige Wegnahme von DNA stattfinden würde. Und dass es noch eine andere Person, das keinen Zusammenhang mit der Polizei zu tun hat, also ein Wissenschaftler so über DNA dabei ist. Also sie haben das teilweise gemacht, nämlich die haben akzeptiert, dass es noch eine Person, der keinen Zusammenhang mit der Regierung oder mit der Polizei zu tun hat, da dabei ist. Und auch es bleibt noch zu sehen, was sie meinen, dass sie auch abgesagt hatten, dass DNA nicht gewalttätig genommen wird. Das müssen wir sehen. Also wir sind noch nicht sicher, wie sie das meinen genau. Okay, eine kurze Verständnisfrage. Ich hatte das so verstanden, dass die Forderung auch war, dass überhaupt DNA nicht als Beweis verwendet werden kann vor Gericht oder werden soll. Habe ich das falsch verstanden? Also so genau haben die Hungerstreikenden nicht gefordert, weil sie haben gedacht, dass es besser wäre, ihre Forderung zu minimieren, damit sie das dann kriegen können. Natürlich aber haben sie oft geschrieben, dass es kein Beweis, also als Bewegung meinen wir, dass es kein Beweismittel ist, was aber immer vor dem Gericht man dagegen kämpfen kann. Also als Forderung aber war es nicht so genau. Ja, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich dachte auch, okay, das ist ganz schön hochgegriffen, aber da waren sie ja scheinbar dann realistischer mit ihren Forderungen, die Gefangenen. Also zwei noch Themen. Eine Forderung war auch noch die Tupce-Gefängnisse, die Abschaffung von denen, was halt also die Syriza-Regierung, bevor die waren, hat gesagt, hat versprochen, dass sie diese Gefängnisse abschaffen wird, aber wie es scheint und wie wir das wirklich gefühlt und verstanden haben, würden sie nichts machen. Und dann konnten wir jetzt sagen, dass mindestens das war eine Forderung, dass die total so ja, erfüllt worden ist. Noch ein Thema ist auch der Hungerstreik von Verschwörung der Feuerzellen, die einen Hungerstreik parallel mit den anderen geführt hatten, wegen der Festnahme von der Mutter und die Genossin, die Frau von zwei Personen, Mitglieder von SPF. Und die wollten nämlich, dass sie freigelassen werden, weil der Staat würde sie klagen als Mitglieder, erstens, und zweitens wegen, ich weiß nicht, dass ich muss das beschreiben, es gibt eine Anklage, wenn man einen Verdächtigen zu Hause hat. So, und das hat auch Jahre als Strafe. Die Leute von Verschwörung der Feuerzellen haben sie verlangt, dass sie beide, die Personen, freigelassen werden. Und teilweise haben sie das auch gewonnen. Die sind frei, aber die Mutter unter strengen Bedingungsmaßnahmen. Sie muss zum Beispiel Kaution bezahlen, sie muss 10.000 Euro und sie muss zu Hause bleiben. Auch die Frau von einer Person, der Feuerzelle, hat auch diese Bedingung, zu Hause zu bleiben als Strafe. So. Aber mindestens, die sind jetzt nicht im Gefängnis, noch. Eine kurze Ergänzung an der Stelle, was wir letztes Mal gesprochen hatten, vergessen zu erwähnen, hatten wir, dass noch andere Leute auch in Solidarität an dem Hungerstreik beteiligt waren. Vielleicht möchtest du das noch kurz ergänzen. Also es hat sich nicht nur auf die Leute vom DAG, also dem Netzwerk der kämpfenden Gefangenen, und die Leute von den Feuerzellen beschränkt, sondern es waren auch noch andere Gefangene solidarisch an dem Hungerstreik beteiligt. Ja, sowieso, es ist nicht nur DAG, es gibt auch manche politische Gefängnisse, die auch Hungerstreik geführt hatten, wie zum Beispiel am Anfang Kufodinas vom 17. November oder Nikos Masiotis von Revolutionärer Kampf, Kostas Gurnas auch von Revolutionärer Kampf. Ich hoffe, ich habe jetzt sie alle gesagt. Ob es Politikus ist, aber dann ist es DAG, auf die Trise, nicht? Okay, ja. Aber parallel mit denen in Domokos hat auch noch einer Gefangenen einen Hungerstreik angefangen. Am 2. März, Sofianidis heißt er, weil, ja, aber eigentlich hatte er nur, der hatte eine andere Forderung. Diese Person war auch im Kordalos-Gefängnis in Athen und der wurde im Januar, wie die anderen, in Hochsicherheitsgefängnis in Domokos, in Tupce-Gefängnis. Und daher konnte er nicht mehr seine Kurse in der Universität besuchen. Und deswegen hat er am 2. März angefangen mit dem Hungerstreik. Der aber, weil er das, also diese Forderung erfüllt worden ist, hat in 10 Tagen damit aufgehört. Und an dieser Stelle müssen wir noch erwähnen, dass auch 8 Gefangenen von Kurden oder Türken haben auch mit an dem Hungerstreik teilgenommen. Die sind die Kommunisten, Türken und Kurden Gefangenen hier in Griechenland. Und sie haben einen Hungerstreik, also einen Kreis, wie Kreislauf-Hungerstreik gemacht, die jede Person per 2 Tagen sozusagen. Staffel-Hungerstreik nennt sich das auf Deutsch, glaube ich. Genau, die Frage, mit der ich angeschlossen hatte zu Eingangs, ist schon eine ganze Weile her jetzt, gab es dann so eine gemeinsame Entscheidung unter den Gefangenen, den Hungerstreik dann abzubrechen, weil es war so ein bisschen fraglich in unserem letzten Interview, was werden die Gefangenen denn dann tatsächlich als so eine Art Erfolg ansehen, der für sie persönlich ausreicht, um ihren Hungerstreik abzubrechen. Genau, und wisst ihr da, wie die Entscheidung ausgesehen hat? Und genau, der wurde ja abgebrochen. Wann wurde der abgebrochen? Und gab es eine Erklärung der Gefangenen dazu, etc.? Also eigentlich die Gefangenen, die bis zu der Abstimmung von diesem Gesetz weitergemacht hatten mit dem Hungerstreik, meistens von DAG, die haben sich entschieden, sie haben diese Abstimmung oder diese Erfüllung nicht als Erfolg gesehen, natürlich. Die haben bis dann gewartet, weil sie dachten oder weil sie hatten die ganze Zeit Informationen von der Regierung, dass sie werden mehr diese Forderungen erfüllen. Und wenn sie gesehen hatten, dass das auf keinen Fall passieren wird, sie haben sich entschieden, dass es keinen Sinn vielleicht gibt, weiterzumachen nach der Abstimmung, wenn zum Beispiel oder falls zum Beispiel der Minister oder die Regierung oder ganz Parlament keine weitere Erfüllungen geben wird oder keine weitere Möglichkeit für eine Versöhnung von diesem Gesetz machen wird. So, Sie haben sich entschieden, dass, okay, mindestens haben wir bis die Abstimmung diesen Hungerstreik geführt und jetzt, und wir sind sowieso ohnmächtig, genau, so ist vielleicht besser zu stoppen. Wir müssen noch erwähnen, dass es gibt keine, sie haben natürlich, all die Hungerstreiken haben einen kleinen Text oder so eine Kündigung, dass sie stoppen, aber sie haben als DAG mindestens keinen großen Text geschrieben mit ihren Thesen, mit ihren Punkten sozusagen. Wir warten noch und wir müssen warten, weil manche sind noch im Krankenhaus, liegen noch im Krankenhaus. Und es dauert natürlich nach 48 Tagen, ein Organismus braucht natürlich Zeit, um zu denken. Und sie brauchen auch Zeit miteinander, damit sie einen Text schreiben und erklären, warum sie genau gestoppt hatten. Meine ich als Erklärung so, ja. Aber es war schon dann eine kollektive Entscheidung, den Hungerstreik abzubrechen. Ja, von DAG war es so. Natürlich gab es andere Menschen, auch von DAG, die nicht mit ihrem Körper weitermachen könnten. Und das war klar. Und natürlich, die haben einander sowieso gesprochen. Und es war klar, dass wir keinen toten Mann möchten. Also wie kann ich das erklären, dass... Das war aber eine Entscheidung, ja, und das war kollektiv sozusagen von DAG. Ja, das war kollektiv wieder und deswegen zum Beispiel, obwohl die Abstimmung war am Freitag, bis am Freitagabend, die haben am Samstagmittag dann gegessen, angefangen, weil sie sollten alle zusammen, weil es gab Leute in Krankenhäusern, aber verschiedene Krankenhäuser und die wollten irgendwie einander erstens sprechen, das entscheiden und dann stoppen. Und sollen wir sagen, dass es sowieso, wir reden nicht über Sieg oder Niederlage. Natürlich konnte es vielleicht besser oder schlimmer sein, keine Ahnung. Das müssen wir sehen, also darüber diskutieren in Zukunft. Aber was sicher ist, dass es eine sehr würdevoller Kampf war. Und das war von der Seite der Gefangenen sowieso bis am Ende gut gemacht und mit voller Kraft. Und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass es ein wundervoller Kampf war, auf jeden Fall. Und dass wir haben mindestens etwas geschafft. Nicht alles, aber mindestens manche Dinge, die sind schon besser, sozusagen. Also die politische Bewertung und wie jetzt dann daraus die Strategie, die weitere, die daraus abgeleitet wird, aussehen wird, das ist natürlich eine Frage, ne, die in der Zukunft diskutiert und entschieden werden wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es ist natürlich auch klar, dass das erstmal einige Zeit braucht, um auch zu sehen, okay, wie wird jetzt reagiert auf das, wie sich Syriza da drin verhalten hat. Und wie du ja gesagt hattest, wurde der Druck bis zum Ende aufrechterhalten, um zu gucken, ne, was macht Syriza jetzt da. Aber genau, das wird sich zeigen. Es bleibt sicher spannend, ne, wie sich das entwickelt. Ja, und das hat aber nicht nur mit Syriza zu tun. Also für mich Repression und Gefängnisse und all diese Themen haben immer mit dem Staat zu tun. Und genau so. Nee. So wollte ich. Ja, so wollte ich nicht verstanden werden. Ich meine, in Bezug darauf, dass es ja einige Sachen gab, die die Regierung, die jetzige Regierung im Vorfeld versprochen hatte und daran auch sich ein bisschen die Forderungen orientiert hatten und es auch viele, gerade unter den potenziellen Unterstützerinnen für den Kampf, viele gab, die einfach so eine Unterstützung vielleicht nicht so groß war, weil die davon ausgegangen sind, Syriza wird das sowieso regeln. Ja, also das ist völlig klar und ja, das halte ich als, weil wir darüber diskutiert hatten. Ja, okay, natürlich. Gut, ich würde sagen, lassen wir das erstmal so als das vorläufige Ergebnis des Hungerstreiks so stehen und dann würde ich gerne noch dazu kommen, ihr beide seid ja relativ involviert in der Unterstützerinnenarbeit und habt, soweit ich weiß, auch beide einen sehr engen Bezug zu einzelnen Gefangenen und soweit ich weiß, wart ihr auch beide während des Hungerstreiks immer wieder bei Gefangenen oder fast täglich bei Gefangenen, um sie zu besuchen und so einen Informationsaustausch zu gewährleisten, aber auch zu unterstützen. Und ja, vielleicht könnt ihr einfach mal erzählen, wie das so ausgesehen hat, die Besuche im Krankenhaus, im Gefängnis und was sie so wichtig macht. Erstens, was sie sagt, ist, dass wie sie persönlich das meint, die Gefangenen, wenn sie Hungerstreik machen, ihr Essen ist eigentlich, wenn sie Besuche haben, Essen in Anführungszeichen, weil sie natürlich Informationen kriegen und nicht nur, das hat mit dem Leben zu tun im Allgemeinen, ja. Dann, das ist etwas Lebendiges, außer diesem Hungerstreik. Wie sie diesen Hungerstreik persönlich gesehen hat, nicht nur diese, aber auch die letzte mit Nikos Romanos. Das Problem ist, dass man all diese körperliche Erschöpfung vielleicht handeln kann, ertragen kann, was aber zu diesem Fall sehr schwer zu ertragen war, ist, dass zum Beispiel es gab eine große Distanz zwischen dieser Solidaritätsbewegung, also im Vergleich mit Nikos Romanos Geschichte. Im Dezember war es mindestens 10.000 Menschen auf der Straße und jetzt war es nicht die Situation so. Natürlich gibt es Gründe dafür, aber nur das zu sehen oder das zu fühlen ist auch eine Sache, dass keine Macht gibt, also kein Gefühl, dass es besser wird, sozusagen. Das hilft nicht. Ich kann das nicht so anders sagen, weiß ich nicht. Ja, was sie meint, ist, dass natürlich wir können nicht vergessen, dass jetzt so eine linke Anführungszeichen so Regierung haben und das hat auch dann mit der Solidarität von den Menschen zu tun. Aber auch, was dieser Hungerstreik wirklich gezeigt hat und klar gemacht hat, ist genau, dass so eine linke Regierung, wie sie wirklich ist, was die Realität über diese Regierung ist. So, und dass die Leute keine Täuschungen darüber haben sollten. dann mache ich weiter. So, für mich persönlich war es irgendwie nicht nur schwer, weil die Person, also ich sehe Kostas Gurnas und der war in Domokos. Also von Anfang an war es schwer, ihn zu besuchen, weil es Tübce-Gefängnis ist. Und auch wenn er dann im Krankenhaus war, war er in totaler Isolation. Und weil er nicht hier in Athen war, sondern in Lamia, das ist weit fern, also das ist 3 Stunden mit dem Auto von Athen, es war für mich wirklich schwer, und nicht nur für mich, auch für ihn, einen Besuch oder Dinge zu geben, Informationen zu geben und so. Und natürlich, das war sehr anstrengend sozusagen. Die Enttäuschung, die zum Beispiel hier mein Komrade, also nicht Genossen, so, sagt, also das mit der Enttäuschung war für mich auch so. Aber ich, natürlich konnten wir die Gründe da sehen, warum nicht so viele Leute wie im Dezember auf der Straße sind und was die Regierung macht. Und also für mich war von Anfang an klar, dass diese Regierung nicht die Macht oder nicht der Wille haben will, alles abzuschaffen. Also ich hatte keine Hoffnung sozusagen. Und das war natürlich anstrengend, das auch. Also man weiß, dass irgendwie auch allein kämpfen muss. Auf einem Fall, so wie jetzt zum Beispiel, mit Menschen, die glaubten, dass zum Beispiel so eine Regierung, Syriza-Regierung, alles abschaffen kann und dass es keine Hungerstreik geben sollte. Ich meine, das war echt anstrengend. Aber nochmal zu den konkreten Besuchsbedingungen. Wie lange konntet ihr euch denn sehen? Ich meine, das war ja dann wahrscheinlich ein enormer Aufwand für dich, dahin zu fahren, dann die ganzen Sicherheitskontrollen und so weiter, die du wahrscheinlich durchlaufen musstest. Wie lange wurde euch denn dann Zeit gewährt, um euch zu sehen? Obwohl es typisch, wir konnten typisch, also von dem Gesetz, eine Stunde uns sehen, wobei die Situation in Athen nicht dasselbe ist. Ich glaube, das hat damit zu tun, weil er von Tupce-Gefängnis da war. Die Bullen hatten uns, und das mit Streik von meiner Seite, 5 Minuten oder 10 Minuten Maximum gelassen, uns zu sehen. Und da, natürlich, die waren also vor der Zelle im Krankenhaus waren ungefähr 20 Bullen, also und Sicherheitspolizisten und so. Und im Zimmer gab es immer 5 von denen mit Waffen. Und das war auch so ein Bild. Man konnte sich nicht umarmen, man konnte nicht einfach sprechen und nicht auch über alles sprechen. Und ich würde als Letzte erwähnen, dass an einem Freitag in der Nähe, bevor sie das abstimmen, also nicht die letzte Freitag, eine Woche vorher, sie haben nicht nur das zu mir gemacht, sondern zu 2 noch Frauen. Zum Beispiel, die hatten eine Frau gebracht und sie wollte mich untersuchen. Was aber ich natürlich nicht gelassen habe. Und deswegen als Strafe konnte ich dann Kostas nicht sehen. Oder nur nach Streik ihn nur vor 5 Minuten sehen. In Athen, in 2 Krankenhäuser, 2 noch Frauen hatten auch solche Sicherungsbedingungen. Und zu einer Frau von denen, eine Polizistin, hat sie wirklich untersucht, obwohl es das nicht typisch ist, zum Beispiel. Und ich meine, dass das Klima der Repression im Krankenhäuser mit den Hungerstreikenden war es echt schlimm. Kannst du kurz nochmal sagen, was du mit untersucht meinst? Also ist das so, sozusagen, müssen sich die Personen nackt ausziehen und werden auch Körperöffnungen durchsucht mit Handschuhen und so weiter? Ja, genau das. Und das, also für mich war es, dass ich auf keinen Fall das erlaube. Ich habe geschrien die ganze Zeit, ich habe gefragt über Namen und Ausweisen und so, und deswegen vielleicht hatten sie das vielleicht nicht gemacht. Ich bin noch nicht sicher, aber ich habe zu viel geschrien. Die Frau, die das erlebt hatte, ist jünger und vielleicht hatte sie keine Ahnung, aber das war so wie ein Plan an dem Tag. Und die haben das gemacht, genau das, was du beschrieben hast. Um Leute halt zu demoralisieren und für ihre Arbeit sozusagen zu bestrafen. Okay, wir haben jetzt über das gesprochen, wie die Situation für euch und die Gefangenen war. Vielleicht können wir da noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Das scheint ja eine extreme Belastung gewesen zu sein für die Gefangenen, aber auch für euch. Wie geht ihr denn damit um? Also ihr seid beide Teil von so einem Netzwerk, das Gefangene unterstützt. Versucht ihr euch da gegenseitig zu unterstützen und darüber zu sprechen, wie es euch mit der Situation geht? Und unterstützt ihr euch da gegenseitig oder findet das eher dann in so einem persönlichen Rahmen unter Freundinnen statt oder... Habt ihr da auch Diskussionen drüber, wie Mensch mit so einer Belastung umgehen kann und irgendwelche Strategien? Ja, das ist ganz schön viel. Erstens, hier haben wir so eine Phrase, dass die Taten, die Aktionen können die Tränen stoppen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Ich erkläre das. Sie hat das auch gemacht. Wir sind nicht nur Partner oder Genossen von den Gefangenen. Wir sind auch politische Subjekte natürlich und wir machen auch vieles und wir teilen, wir nehmen auch an vielen Aktionen teil und das ist, was uns hilft. Natürlich, wir unterstützen einander und das, also was sie gesagt hat, das ist auch meine eigene Meinung, also das meine ich auch. Natürlich, wir unterstützen einander. So wie wir können, weil es manchmal so nicht die richtige Zeit gibt, dass, wo wir uns so für uns Zeit nehmen können und dann darüber nachdenken können und so. Und parallel dazu, natürlich gibt es keine Zeit, mit einem Freund oder einer Freundin auszugehen und ein Glas Wein, wie sie gesagt hat, trinken und darüber diskutieren zu können. So die Wahrheit ist, dass während dieser Periode, was man tun soll, ist einfach die ganze Zeit rennen oder Dinge machen und vieles erledigen und an Aktionen teilnehmen. Und das ist so. Anders kann nicht sein, wenn man auch ein politisches Subjekt ist. Also es gibt einen Unterschied. Ja? Also es ist anders, wenn da eine Mutter zum Beispiel... Sohn besucht und das ist anders für uns beide oder für die andere auch, da wir auch wir machen Dinge oder wir möchten politisch engagiert sein. Ja, aber es ist ja leider häufig so, dass bei dem ganzen Rennen dann irgendwann es einfach nicht mehr weitergeht und Leute einfach umfallen und nicht mehr weiter können. Und das ist ja so eine bekannte Gefahr, dass das häufig so ein bisschen unterschätzt wird, ne? Und dann an so einem Moment da einfach es nicht mehr weitergeht. Und aber gut, ich meine, so wie es beschrieben war, ist es häufig. That's not possible in a way. I don't know how it's going on, but you always find the strength and you go beneath yourself. I don't know how this is happening. It's magic. Yeah. Greek magic. Nein. Also man muss das ertragen und man muss weitermachen und man muss man muss einfach weitermachen. Ja. Mit Geduld und Macht. Naja. Ja, mir fallen dazu einige Dinge ein, die ich von Leuten aus Deutschland gehört habe, die halt immer noch sich dann Jahre danach jetzt Vorwürfe, viele, viele Jahre danach Vorwürfe machen, dass sie in der richtigen Zeit zu wenig gemacht haben. Aber ich denke schon, dass es und deswegen eine Art schlechtes Gewissen haben und obwohl sie sicherlich zu der Zeit auch richtig viel gemacht haben, ich denke schon, dass es Sinn macht, sich über Strategien oder darüber Gedanken zu machen, da mehr aufeinander auch zu achten und zu gucken, dass dass da niemand auf der Strecke bleibt. Also weder die Gefangenen noch die Menschen, die draußen die Unterstützungsarbeit machen. Ja, also ich finde es super spannend, darüber mit euch zu reden und würde da auch gerne mit euch drüber diskutieren oder mehr von euch hören. Aber ich glaube, also wir haben beide noch ein Treffen auf dem Zettel und sind jetzt schon zu spät. Ich hoffe, wir sehen uns bei Zeiten wieder und wir können da nochmal intensiver drüber reden und uns unterhalten und vielleicht auch etwas aufzeichnen, sodass unsere Hörerinnen daran teilhaben können, wenn sie möchten. Und ja, ich danke euch recht herzlich für das Gespräch und ja. Danke auch. Bis den Tag wieder. Φύσα η κόντρα σε όλα και γη. Τα αγρία πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη βολή στη σιγή. Κι εδώ από τον τόπο που έζησα τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζομαι προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Tja, das war's für dieses Mal.